Guten Abend. Wir wollen jetzt beginnen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich jetzt? Ah ja, jetzt habe ich eine Rückmeldung. Also ich möchte euch begrüßen zu unserer Veranstaltung heute über den Verein Freier Menschen. Ein Thema, was eine kleine Gratwanderung immer bedeutet. Einerseits hat man den Luxus und des Trostes als Linker, sich endlich mal einem Thema zu widmen, was nicht Gewalt und alltäglichen Schrecken beinhaltet, und andererseits hat man auch die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu befassen, weil kritische Theorie ja von etwas getragen werden sollte, muss im Gedenken, was ein utopischer Gedanke ist. Und wir sind heute hier, weil zur selben Zeit zwei, ein Buch und ein Text herausgekommen sind, und die Vertreter sozusagen links und rechts neben mir. Zum einen haben wir hier Hannes, der hat an seinem Buch über den Verein Freier Menschen aus philosophischer und historischer Sicht geschrieben. Er kommt ursprünglich aus Leipzig, viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen, und lebt jetzt in Köln. Er wird den Einstiegsvortrag sprechen, und er wird also einerseits auf seine Thesen aus dem Buch eingehen und andererseits eben den Text aus dem Kosmopolit, die beiden Referenten rechts von mir, geschrieben haben mit ihren Freundinnen und Freundinnen. Einen Umriss der Weltkommunen haben sie entworfen, und beide Bücher oder Zeitschriften sind am Büchertisch zu erwerben. Und ich möchte jetzt nur noch kurz etwas über den Ablauf sagen. Also wir haben eben, wie gesagt, den Einstiegsvortrag und dann zwei kommentierende Vorträge. Das resultiert die Veranstaltung aus einem schon ein Gespräch, was es zuvor schon gab. Also es gibt eine gewisse Nähe der drei Referenten, und es gibt eben auch Sachen, die zu diskutieren sind. Und nachdem Hannes gesprochen haben, sprechen Christian und Felix. Und wir würden dann vielleicht eine kleine Pause gehen, wo man kurz verschnaufen kann, ein bisschen sich sammeln kann und vielleicht einen rauchen, wenn man muss oder möchte, und dann in die Diskussion gehen. Für die Diskussion wünschen wir uns, dass die dem Thema angemessen freundlich ist, dass man sich aussprechen lässt und dass man fokussiert spricht. Wir würden uns freuen, wenn es einigermaßen Geschlechter ausgeglichen ist, und wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr das selber mit macht, weil wir können euch im Prinzip nur schemenhaft sehen durch diese Beleuchtung hier. Also so richtig moderieren, jetzt zeigen und so, das geht gar nicht so richtig. Also wir haben das Standmikrofon, und wer sprechen möchte, wäre es gut, wenn man sich dahin begibt. Vielleicht muss man noch dazu sagen, die Veranstaltung wird auch aufgenommen. Was mit dem Mitschnitt passiert, wissen wir jetzt noch nicht. Hängt ein bisschen von der Qualität ab. Aber wer nicht auf den Mitschnitt drauf möchte, der musste sozusagen neben das Mikrofon sprechen. So, dann haben wir noch eine Bitte. Die Veranstaltung müsste sich selbst finanzieren, damit zumindest die Fahrtkosten für die drei Referenten sozusagen wieder reinkommen. Deswegen würde ich bitten, jeden hier 2 Euro reinzuwerfen, wenn man hat. Und das wäre sehr schön. Ich gebe die Büchse einfach rum. Kann das jemand entgegennehmen? Danke. Und damit übergebe ich Hannes das Wort und wünsche uns viel Freude bei der Veranstaltung. Danke sehr, Micha. Seit 300 Jahren ist die kapitalistische Produktionsweise zur dominierenden geworden. Sie hat die Menschheit in einen weltweiten Produktions- und Konsumptionszusammenhang integriert und in den letzten Jahrzehnten ist die Menschheit durchs Internet und durch Transportmittel weiter zusammengerückt. Die Produktivkräfte sind seit 300 Jahren entfesselt, von der ersten über die zweiten zur dritten industriellen Revolution. auch im Schlechten dominiert die kapitalistische Produktionsweise weiterhin. Es gibt weiterhin in der Produktion Ausbeutung. Es gibt weiterhin eine ungerechte Verteilung des Reichtums. Und der Gesamtzusammenhang ist krisenanfällig und das mit der Drohung der Katastrophe, weil Krisen weltweit auf die Produktion und die Konsumtion durchschlagen können. Kurzum, eigentlich marxistisch gesprochen, sind die Bedingungen des Kommunismus herangereift und weiter herangereift seit Marx. Trotzdem, subjektiv drängt die Menschheit weniger zum Kommunismus, als das noch vor 100 Jahren der Fall war. Es gibt zwar Streiks und Bewegungen, aber dort stehen Kommunismus, Weltrevolution und Weltkommune nicht in den Forderungen drinne. Es gibt keine Forderungen nach weitreichender Sozialisation der Produktionsmittel. Und die Frage ist, warum? Und ich denke, das liegt daran, dass der Kommunismus gescheitert ist und keine Überzeugungskraft mehr hat. Und ich denke zudem, dass dieses Scheitern nicht nur auf äußere Faktoren zurückzuführen ist, sondern auch immanent vonstatten ging. Und ich glaube, dass in der Weltkommune, so wie sie die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft darstellen, bestimmte Probleme und Abgründe wiederkehren würden. Zur Grundlage unserer Diskussion möchte ich jetzt, und das erstmal ohne Streit, die Begriffe erste und höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft einführen, die von Marx herstammen. Marx sagt, die Entwicklung der kommunistischen Gesellschaft, es wird eine Entwicklung geben und die Verteilung der Konsumgüter und der Entwicklungsstand der Produktivkräfte werden sich gegenseitig bedingen und es wird wechseln. Es wird eine erste Phase geben, dort werden die Produktionsmittel schon vergesellschaftet sein, es wird keinen Warentausch mehr geben, aber es wird noch Tausch geben in dem Sinne, dass die Produzenten für ihre Arbeitsleistungen, die sie erbringen, Arbeitsscheine bekommen und entsprechend ihre Arbeitsleistung am Konsumprodukt der Gesellschaft beteiligt werden. Da drin steckt noch das Leistungsprinzip, das heißt, die Produzenten können entsprechend ihre Arbeitsleistung am Konsum teilnehmen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass in dieser ersten Phase laut Marx die Produktionskräfte noch nicht genügend entwickelt sein werden. Eine Gesellschaft kann nur das konsumieren, was sie produziert hat. Und diesen Mangel muss die Gesellschaft an die Einzelnen weiterreichen. Das heißt, die Einzelnen können nur so viel Reichtum konsumieren, wie sie der Gesellschaft Arbeitsleistung geliefert haben. Marx weiß um den Nachteil dieser Arbeitsscheine, nämlich dass dadurch die Menschen nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Arbeitsleistung betrachtet werden und sagt deswegen, dass die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft noch überwunden werden soll und kommt dann zur höheren Phase. Die beschreibt er relativ kurz, unter anderem mit den Worten: In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft kann die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Dieses Arbeitsscheinsystem würde aufhören und die Grundlage dafür wird sein, dass die Produktivkräfte so weit entwickelt sind, dass die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, also in wenig Produktionszeit viele Lebensmittel hergestellt werden können und man von diesem Leistungsprinzip abweichen kann. Zu den Produktivkräften der Menschen zählt Marx die Fertigkeiten der Menschen, den Stand der Kooperation, also wie Menschen miteinander kooperieren. In der kapitalistischen Gesellschaft gibt es da schon eine Entwicklung von der Manufaktur bis zur Fabrik. Und diese Kooperation würde weiterentwickelt werden. Natürlich zählt Marx zu den Produktivkräften auch die Produktionsmittel, also die Maschinen, die Fabriken, die Industrie und das Wissen. Je mehr all dies entwickelt wäre, desto weniger Produktionszeit wäre notwendig, um die Lebensmittel zu produzieren, umso weniger leidige Arbeitszeit. Da sich nun die Produktivkräfte unter der Ägide des Kapitals gewaltig weiterentwickelt haben, schreiben die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, Zitat in ihrem Text Weltkommune: Die Idee einer ersten Phase des Kommunismus war aus der Not geboren. Dass eine erste Phase auch heute noch notwendig und erstrebenswert sein soll, wäre angesichts der gewaltigen Veränderungen seit 1875 zu überprüfen. Und dann fragen die Freundinnen und Freunde: Ist das Festhalten am Zwei-Phasen-Modell heute, wo die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums nach einer Revolution ungleich voller fließen würden, nicht anachronistisch? Zitat Ende. Jetzt hat es erstmal den Anschein, als würden die Freundinnen und Freunde einen Produktivkraftsfortschrittsoptimismus predigen. Fortschrittsoptimismus in diesem Sinne hieße, man huldigt der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung nach dem Motto, der Kapitalismus ist so gut, dem Kommunismus ein Nest zu bauen. Aber im weiteren Verlauf ihres Textes betrachten die Freundinnen und Freunde die Produktivkraftentwicklung unter der Ägide des Kapitals kritischer. Zitat: Die Irrationalität des Kapitalismus hat im Laufe seines Fortbestehens praktisch den gesamten Stoffwechsel mit der Natur imprägniert und sich handfest im Raum materialisiert. Und weiter führen dann die Freundinnen und Freunde noch aus, dass also insofern die kapitalistische Epoche die Produktivkräfte auch im Schlechten entwickelt hat. Ich versuche es jetzt mal mit Stichworten zu umreißen und auch teilweise mit meinen Stichworten. Das sind jetzt nicht nur Stichworte aus dem Text von den Freundinnen und Freunden. Fabriken, Fließbänder, unzählige Verkehrswege, die Welt versiegeln, die Art und Weise der Kooperation und Arbeitsteilung, die in Fabriken entstanden ist und die Spezialisierung der Arbeitsschritte voranschreiten lässt und die Arbeiter zu Anhängseln der Maschinerie macht und der Fabrikkooperation, die Umweltzerstörung, die Aufmerksamkeitsausbeutungsmaschine Internet. An der Stelle stoppe ich mich mal selber und sage, ich soll nicht zu einseitig werden, weil natürlich haben die Dinge tatsächlich zwei Seiten. Beispiel Internet. Einerseits hat das Internet uns auf dem Globus ermöglicht, zusammenzuwachsen und miteinander zu kommunizieren. Andererseits gibt es diese Smartphone-Kultur, wo die Aufmerksamkeit der Menschen von blinkenden Apps und leuchtenden Bildern auf sich gezogen wird oder Spielfiguren. Und die Konzentration der Menschen unterhöhlt wird. Oder wir können diese Zweiseitigkeit auch am Wissen sehen. einerseits mit den heutigen Möglichkeiten kann Wissen weltweit zur Verfügung gestellt werden. Andererseits basiert diese Zurverfügungstellung durch Internet und die Endgeräte darauf, dass die Hardware produziert werden muss, dass die Rohstoffe gefördert werden müssen, dass diejenigen, die das Wissen haben und sich ausbilden lassen, dass diese Bildung oder Ausbildung des Wissens voraussetzt, dass die Universitäten gebaut werden, dass die Studierenden versorgt werden mit Lebensmitteln, die in den, auf den Feldern produziert werden müssen, dass die Energie produziert werden müssen, die weltweit verbraucht wird, auch durchs Internet, dass die Bücher gedruckt werden müssen. Also auch dieses Wissen basiert auf einem handfesten Produktionsprozess, den das Kapital zu Ungunsten der Arbeitskräfte geschaffen hat. Jetzt zitiere ich, weil die Freundinnen und Freunde kennen dieses einerseits und andererseits. Jetzt zitiere ich daher aus ihrem Text wieder wohlwollend. Aus der Irrationalität der jetzigen Ordnung aus der Irrationalität der jetzigen Ordnung einerseits, den durch sie eröffneten Möglichkeiten andererseits, ergeben sich so erste Konturen eines freien Gemeinwesens. Umbau des Maschinenparks nach den Bedürfnissen der Produzentinnen. Der Satz geht dann noch weiter, aber ich möchte hier an der Stelle stoppen, weil dort steht Umbau. Nach der Revolution oder nach der Aneignung der Produktionsmittel wäre erstmal Umbauarbeit zu tun. Darin sind wir uns einig. Ich komme zu diesem Schluss auch in meinem Buch. Aber ich komme dazu pessimistischer. Ich glaube, dass dieser Umbau gewaltig wäre. Er würde Millionen Fabriken und Abermillionen Produktionsmittel betreffen. Ich vermute, das würde Jahrzehnte, wenn nicht gar ein Jahrhundert dauern. Er würde das Transportsystem betreffen. Und gleichzeitig während dieses Umbau müsste der jetzige Produktionsorganismus am Laufen gehalten werden, um uns zu versorgen. Also man müsste den Produktionsorganismus einerseits umbauen und ihn gleichzeitig füttern, damit er am Laufen bleibt. Man könnte zwar sinnlose Produkte abschaffen und sich darauf einigen, dass man bestimmte Sachen nicht mehr produziert, aber beispielsweise man bräuchte auch die Transportwege und die Lastkraftwagen, die Flugzeuge etc., die also die Lieferketten bilden und den Stoffwechsel zwischen den Fabriken organisieren. Man müsste diese Sachen erstmal aufrechterhalten, zumindest in dem Maße, um für die existenziellen Bedürfnisse aufzukommen. Und aufgrund dieser Umbaumaßnahmen und aufgrund dessen, dass auch gleichzeitig der jetzige Produktionsorganismus erstmal am Laufen gehalten werden müsste, glaube ich, dass dort die erste Phase anstünde, dass diese erste Phase erstmal erhalten bliebe, um diese gewaltige Arbeit irgendwie ein Verteilungsprinzip zu haben. Also man könnte meines Erachtens nicht gleich in die höhere Phase fortschreiten. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den die Freundinnen und Freunde anführen, wie zur höheren Phase übergegangen werden könnte. Das ist ein sehr kurzer Punkt in Ihrem Text, aber ich will dann doch länger darauf eingehen, nachdem ich was getrunken habe. Und zwar ist das die Überwindung des Krämergeistes, so nennen das die Freundinnen und Freunde in ihrem Text. Und sie sagen, mit dem Krämergeist könnte auch der Äquivalenztausch überwunden werden. Also wenn die Leute ich sage es mal in meinen Worten, auch wenn dort Christian und Felix nachher das sicherlich aus ihrer Perspektive genauer ausführen werden. Ich ziehe das jetzt erstmal in ein schlechtes Licht. Also wenn der Egoismus der Menschen aufhören würde, dass jeder nur an sich selbst denkt, dann und die Arbeit freiwillig geschehe, dann könnte das Äquivalenzprinzip überwunden werden. Und zu dem Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen fortgeschritten werden. Diese Überwindung des Krämergeistes ist ein sozialistischer Urimpuls, den ich teilweise auch gut finde. Man findet ihn im Frühsozialismus, man findet ihn bei Kropotkin, man findet ihn bei neueren Versuchen, Necron Hart zum Beispiel. Und es ist ja erstmal ein Impuls der Gerechtigkeit. Dahinter steckt ja auch, Ausbeutung anderer Menschen soll aufhören. Denn wenn kein Mensch mehr jemand anderen übervorteilen würde, so übersetze ich jetzt mal den Krämergeist, dann wäre Ausbeutung abgeschafft. Im Übrigen, dieser Begriff der Übervorteilung, der steht auch im Text über die Krämer, im Weltkommune-Text. Dort steht, die Krämer würden andere Menschen übervorteilen. Und meines Erachtens lugt aus dieser Kritik des Krämergeistes und der Übervorteilung die Hoffnung auf Tauschgerechtigkeit hervor. Da steckt ja im Begriff der Übervorteilung steckt ja irgendwie drinne, dass jeder seinen Anteil verdient und dass der gerecht sein muss. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man auf den Begriff der Übervorteilung käme, wenn man dort keinen Maßstab zufindet. Die Frage ist aber, wie bestimmt sich dieser Maßstab? Wie bestimmt sich, welchen Teil jeder verdient? Wie lassen sich Übervorteilung, Benachteiligung und gerechte Verteilung messen? Und wenn man die Übervorteilung abschafft und jeder seinen Teil bekommt, unterscheidet sich dann, das ist meine Frage, die höhere Phase noch so stark vom Tauschprinzip in der ersten Phase? Ich möchte kurz zu Lenin und zu Staat und Revolution gehen, der fährt dort nämlich eine ähnliche Argumentation und sagt, in der ersten Phase ist noch das bürgerliche Rechts- und Tauschprinzip nötig. Lenin sagt dann, das sagen jetzt die Freundinnen und Freunde nicht und sicherlich auch bewusst nicht, dass dieses Tauschprinzip von den bewaffneten Arbeitern durchgesetzt wird. Und dann sagt er, in der höheren Phase werden die Menschen freiwillig bzw. aus Gewohnheit ihr Schärflein zum Ganzen beitragen. Zitat Lenin, in der höheren Phase werden Menschen freiwillig nach ihren Fähigkeiten arbeiten. Der enge bürgerliche Rechtshorizont, der dazu zwingt, mit der Hartherzigkeit eines Shylock bedacht zu sein, nur ja nicht eine halbe Stunde länger zu arbeiten als der andere, und keine geringere Bezahlung zu erhalten als der andere, dieser enge Horizont wird dann überschritten sein. Worauf Lenin mit Ingrimm wieder Shylock hofft, ist allem Anschein nach nicht die Überwindung des Äquivalenzprinzips, sondern dessen Verinnerlichung. Tauschgerechtigkeit soll nicht mehr durch eine äußere Rechtsordnung durchgesetzt werden, sondern zur allgemeinen Gesinnung avancieren. Die Frage ist jetzt, ob die Kritik des Krämergeistes nicht auch auf Verinnerlichung der Tauschgerechtigkeit zielt. Und ich will diese Tauschgerechtigkeit gar nicht diskreditieren. Ich will nur sagen, man kommt von diesem Prinzip der Tauschgerechtigkeit offenbar gar nicht so leicht weg. Erste und höhere Phase unterscheiden sich in den vorgestellten Konzeptionen gar nicht so sehr in ihrem Wesen. Und ich glaube, dass vielleicht eine Rechtsordnung, wie sie Marx in der ersten Phase konzipiert, besser ist als die höhere Phase, die auf Gesinnungswandel hofft oder gar Gesinnungspolitik nach sich zieht. Und ich möchte an dieser Stelle einen Text zitieren, den die Freundinnen und Freunde als Selbstkritik oder Fremdkritik, ich weiß nicht, wie sehr sie mit dem Jakob Köckepan, so nennt sich der Autor, verbunden sind, der verteidigt dort das Prinzip der Arbeitszeitrechnung und die erste Phase. Und ich finde, es ist ein sehr lesenswerter Text auf dem Blog Kosmoprolet. Zitat Köckepan: Es müssten doch vielmehr bewusste Strukturen etabliert werden, die eine bewusste Geschichte ermöglichen und zum Beispiel Solidarität institutionalisieren. Kurzum, ich glaube, dass die Leute, die sich nicht an ihrer Gesinnung rumflicken lassen wollen, dass die womöglich in einer Rechtsordnung besser aufgehoben wären, als wenn sie unter Gesinnungsdruck ständen. Auch wenn die Überwindung des Krämergeistes nur eine unüberlegte Formulierung war, bleibt das Problem meines Erachtens, dass sich das Prinzip der Tauschgerechtigkeit nur schwer überwinden lässt. Man kann es auch anders nennen: Reziprogität, Wechselseitigkeit, Gegenseitigkeit, Solidarität. Die Gesellschaft muss ein Geben und Nehmen sein. All diese Formulierungen zielen auf die Beibehaltung und Verinnerlichung der Tauschgerechtigkeit, auf Gesinnung oder auf einen neuen Menschen, der dann irgendwie entstehen müsste. Wie gesagt, diese Kritik des Krämergeistes ist ein Urmotiv des Sozialismus. Ich glaube aber, man muss das deswegen überdenken, weil sich 1917 fortfolgend die Kehrseite gezeigt hat. Im Namen des Allgemeinwohls ging es dann gegen Kulaken, gegen Müßiggang, Dekadenz, Bummelei, Kritik, Streik etc. Vor diesem Hintergrund ist geboten eine unvoreingenommene Prüfung von Krämergeist etc. Auch wenn man sich das nochmal historisch überlegt, dass womöglich antisoziale Egoisten historische Pioniere der Individuation waren. Nehmen wir die Krämer, die sich dort im Mittelalter auf Jahrmärkten zusammengefunden haben. Und diese Jahrmärkte waren im Mittelalter vergleichsweise freie Assoziationen. Nicht umsonst haben sich dort auch Musikanten und Gaukler getroffen, Freaks und Akrobaten, Philosophen und Hetären, Quacksalber und Possenreiser oder auch Wahrsager und Volksaufwiegler. Bei Kropotkin, habe ich schon gesagt, findet sich dieser sozialistische Urimpuls auch. Bei ihm heißt das Ganze dann antisoziale Instinkte, die er kritisiert. Oder die, wo er sagt, die werden durch die Evolution eliminiert. Und er nennt dann das Bienenbeispiel. Er vergleicht dann, oder auch Ameisen, sagt er, also bestimmte Tiervölker, wo er sagt, die setzen sich durch Kooperation durch. Und er lobt diese Prinzipien als vorbildliche Prinzipien, dieses Prinzip der Kooperation, der gegenseitigen Hilfe. Und kritisiert dann zum Beispiel die Räuberbiene, die sich vom Bienenstamm loseist. Und an der Stelle möchte ich an Marx erinnern, der nimmt nämlich das gleiche Beispiel und sagt, die bürgerliche Gesellschaft hat Individuen geschaffen, die sich von der Nabelschnur des Gemeinwesens losgerissen haben. Und ich denke, die kommunistische Gesellschaft, die Weltkommune, müsste eine Gesellschaft sein, die einerseits kooperatistisch ist und andererseits diese Individuation in sich aufhebt und rettet. Möge das der Weltkommune gelingen, die Ausbeutung abzuschaffen und dabei die Freiheit der Einzelnen, auch die Glücksritterei der Einzelnen zu kultivieren. Gelänge ihr dies, wäre sie das aufgelöste Rätsel des Kommunismus. Bis dato plädiere ich ja eher für die erste Phase. Es gibt nur ein Problem. Und das ist, in der ersten Phase ist Arbeitszeitrechnung vorausgesetzt und die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft verweisen zu Recht darauf, dass diese Arbeitszeitrechnung ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil sie nehmen die Schrippe, Kropotkin nimmt einen Korb Kohle, weil in diesen Produkten ganz mannigfaltig gesellschaftliche Arbeit materialisiert ist. Die Ausbildung derjenigen, die die Kohle fördern oder die Schrippen produzieren, die Transportwege, die Arbeit der Ausbilder, die Universitäten, oder die Fachhochschulen, die gebaut wurden, um diese Leute auszubilden. Also sehr viel fließt dort zusammen und es lässt sich unmöglich alles einzeln auftreten in einer komplexen industriellen Gesellschaft. Gleichzeitig denke ich aber, dass diese Arbeitszeitrechnung notwendig ist und ich finde diesen Punkt vernachlässigen die Freundinnen und Freunde, weil zum Beispiel der Einsatz eines Produktionsmittels lohnt nur dann, wenn die Produktion dieses Produktionsmittels weniger Arbeitskraft gekostet hat, als der Einsatz einspart. Und für solche Sachen braucht man eine Arbeitszeitrechnung. Ansonsten denke ich, ist rationelles Wirtschaften und Einsparung von Arbeitskraft nicht möglich. In der kapitalistischen Gesellschaft wird die Verteilung der Arbeitskraft auf die verschiedenen Bereiche, deren Vergleichung über den Markt, wird über den Markt geregelt und über die Jagd nach der Profitrate. Im Kommunismus soll das alles bewusst geregelt werden. Das ist ein Punkt, den meines Erachtens die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft auch unterschätzen, dass diese Organisation unglaublich aufwendig wäre. Die Freundinnen und Freunde schreiben, Produktionsstätten könnten weltweit ihre Auslastung aufeinander abstimmen, den stofflichen Verkehr unter sich regeln und Erfahrungswissen austauschen. Das Problem bei dieser Planung von unten ist, dass es gleichzeitig Institutionen geben muss, die das Allgemeine im Blick halten, damit die Arbeitsschritte ineinander greifen, damit bestimmte ineffektive Produktionsstätten auf dem Schirm sind, geschlossen werden können. Also es muss auch eine Organisation der Gesamtvernunft geben. Bei Panikök, er schreibt ja 1947, ich brauche noch 5 Minuten, wenn das okay ist. Alles in Ordnung, ich wollte nur einen Hinweis geben. Okay. Bei Panikök, der sieht das zum Beispiel, der sagt, also es gibt einerseits diese Arbeiter-Selbstverwaltung, aber gleichzeitig, so schreibt Panikök, müssen Organe geschaffen werden, mit denen die Betriebe ihre eigene Arbeit sowie die gesellschaftliche Produktion insgesamt koordinieren. Und Paul Mattig, ein anderer Redekommunist, sieht das auch. Der schreibt, dass auch im Rätesystem man nicht umhin käme, Institutionen aufzubauen, die einen Überblick über die gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten erlauben. Der Aufbau des Rätesystems muss so gestaltet werden, dass die Produktion zentral reguliert werden kann, ohne damit die Selbstbestimmung der Produzenten zu beeinträchtigen. Also einerseits sollen die Arbeiter an der Basis bestimmen, andererseits soll die Produktion als Ganzes vernünftig geregelt sein. Ich glaube, dass dieses Verhältnis von oben und unten, das meine ich jetzt nicht im Sinne von Herrschaft, dieses oben, dass dieses Verhältnis angespannt wäre, weil verschiedene Widersprüche auftreten könnten. Zum Beispiel Spediteure haben vielleicht keine Lust, jetzt mehr zu arbeiten, aber aus Gesamtsicht könnte es notwendig sein, weil in bestimmten Regionen vielleicht gerade Hunger herrscht oder bestimmte Schrauben gebraucht werden für bestimmte Produktionsmittel. Also aus einer allgemeinen Vernunft könnte das Ganze sinnvoll erscheinen. Ich könnte noch andere Beispiele aufzählen. kann ich vielleicht in der Diskussion nachholen. Die meisten Rätekommunisten lösen diese Spannung auf und ich glaube doch zugunsten des Allgemeininteresses. Nämlich, sie verinnerlichen oder naturalisieren dann dieses Allgemeininteresse. Rudolf Rocker, der jetzt eher ein Syndikalist war, sagt, die einzelnen Gruppenbetriebe und Produktionszweige werden im Kommunismus im Interesse des Allgemeinen handeln. Er vertraut dann auf die unschätzbaren Eigenschaften der gegenseitigen Hilfe und des solidarischen Zusammengehörigkeitsgefühls. Der Rätekommunist Otto Rühle zählt auch auf das Gemeinschaftsgefühl und Franz Barwich reklamiert darüber hinaus sogar einen natürlichen Arbeitstrieb. Es gibt eine andere rätekommunistische Gruppe, die das Ganze anders sieht und die dann ihr ganzen Kommunismus eher auf der ersten Phase aufbauen. Und das sind die internationalen Kommunisten Holland. Die haben 1930 geschrieben, dass dieses Arbeitsstunden, man könnte das jetzt auch Leistungsprinzip nennen, dass dieses die Grundlage bilden soll und dass gleiche ökonomische Bedingungen für alle garantiert sein sollen und dass auf dieser Basis das Ganze als Rechtsverhältnis konstituiert sein soll und der ganze Wirtschaftsprozess vereinigt sein. Und auch dieses Prinzip von unten nach oben wäre alles sehr gesetzlich geregelt und ein Betrieb würde halt geschlossen werden, wenn er nicht rentabel wäre. Rentabilität würde in der kommunistischen Gesellschaft aufrechterhalten werden, im Sinne, dass der Aufwand kleiner ist als der Nutzen, den eine Produktion hat. Über diesen Grundprinzipien denken die holländischen Rätekommunisten dann im Sinne von Abweichung auch oder von Billigkeit, soll halt nicht nur recht, sondern soll auch billig sein dort in diesem System, dass immer mehr Leute, je produktiver die Gesellschaft ist, von diesen Prinzipien des Leistungsprinzips und der Arbeitsstunden ausgeschlossen werden. Aber diese Grundlage soll bleiben, also die erste Phase bleibt vorausgesetzt. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich denke, es gibt viele Probleme an der Weltkommune, an der Zukunft des Kommunismus. Und am Anfang hatte ich eingeführt, dass ich glaube, dass diese Perspektive erstmal passé ist. Das ist aber eine sehr, sehr leidige und traurige Angelegenheit, weil wenn man sich die Alternative anguckt, dann ist es entweder so, dass diese Ungerechtigkeit und Krisenanfälligkeit der jetzigen Weltgesellschaft so bleibt oder dass es noch schlimmer wird, dass Leute sich noch mehr auf Religion, Umma, Familie, Clans, Nationalität oder Ethnie wieder zurückziehen in ihren politischen Utopien, Dystopien. Insofern bin ich auf diesen Text sehr erfreut gestoßen, dass dort die Weltkommune gedacht wird, wenn sie vielleicht auch nicht durchdacht, kritisch durchdacht ist, aber diese Ambition, die halte ich für human und ist ein Fixstern. Ich bin allerdings pessimistischer und glaube, dass die Freunde und Freundinnen und wir hier eher abgesonderte Geistliche sind, die eine Idee über die Zeit retten, in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Danke sehr. Ja, ganz herzlichen Dank. Hört man das? Ja, ne? Noch näher ran. Also herzlichen Dank für die Einladung erstmal, denn genau das ist, was wir erreichen wollten. Also wir wollten tatsächlich eine Diskussion mit in Gang setzen darüber, was jenseits des Wertgesetzes eigentlich tatsächlich an Problemen auch entsteht, an Möglichkeiten vielleicht da ist. Ich würde jetzt zunächst ein paar Sätze dazu sagen, warum wir den Text geschrieben haben, warum wir auch jetzt geschrieben haben, also ein bisschen zu plausibilisieren, warum wir die Diskussion führen möchten und dann an Felix übergeben, der ein bisschen konkreter nochmal auf Hannes eingehen wird. Und dann wollen wir relativ rasch in Diskussion mit euch auch kommen, weil darum geht es uns tatsächlich eigentlich. Wir glauben nicht, dass der Kapitalismus krisenanfällig ist, wie das jetzt wiederholt gesagt worden ist, sondern wir glauben, dass der notwendig zur Krise führt. Wir glauben auch nicht, dass die Ausbeutung im Kapitalismus noch da ist, sondern dass die Ausbeutung ganz wesentlich im Kapitalismus begründet ist oder den Kapitalismus begründet vielmehr. Das heißt, dass eine gewisse Dringlichkeit auch darin liegt, die Sache anders zu entwerfen. Und diese Dringlichkeit kommt immer dann zum Tragen, ganz besonders wenn Krisen ausbrechen. Diese Krise sehen wir seit 2004, 2002 kann man jetzt das Datum irgendwie sehen. Und wir sehen, dass diese Krise auch begleitet wird von Versuchen, Widerstand zu leisten, von Versuchen zu organisieren, Versuchen, die wie begriffslos auch immer über das hinausdrängen, was eben nun mal ist. Und das ist die Ecke, aus der wir auch gewissermaßen kommen. Und das ist, glaube ich, für das Verständnis des Textes nicht unwichtig. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie am Reißbrett eine Kommune zu entwerfen, die dann irgendwie umgesetzt wird, sondern es geht eigentlich darum, dass wir beobachtet haben, dass dieser Zyklus von Aufständen, Zyklus von Streiken, von Platzbesetzungen, Fabrikbesetzungen etc., der diese letzte große Krise begleitet, immer wieder in Stocken geraten ist. Und wir glauben, ein Grund dafür ist, dass die Frage, wie Produktion organisiert werden könnte, jenseits der blinden Organisation, Entschuldigung, durch das Wertgesetz, nicht gestellt worden ist. Das heißt, sind wir eigentlich ganz nah beieinander. Also wenn auch du sagst, dass im Grunde die Möglichkeiten oder die Bedingungen der Möglichkeit eines kommunistischen Zusammenhangs auf der Welt heute eigentlich besser sind, als sie jemals waren, während sie gleichzeitig subjektiv immer weniger zu überzeugen scheinen, dann sehen wir darin, also eine Ursache davon ist tatsächlich die, dass darüber nicht gesprochen wird. Dass diese Bewegungen und Aufstände, was man jetzt nennen möchte für ein Wort, im Grunde auf die Produktion nicht übergegriffen haben, an keinem Punkt relevant und auch die Fragen nicht aufgegriffen haben, was das eigentlich bedeuten würde. Gleichzeitig hat sich, und das scheint kein Zufall zu sein, es ist ja nicht nur so, dass jetzt dein Buch und unser Text gleichzeitig erschienen sind, sondern der Büchermarkt ist relativ voll gerade von irgendwelchen Büchern, mehr oder weniger bürgerlich, die sich überlegen, wie könnte eigentlich Gesellschaft anders moderiert werden. Das heißt, es gibt offensichtlich ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis erschien uns als Indikator dafür und gleichzeitig kritikbedürftig. Und in diesem Zusammenhang haben wir den Text geschrieben und haben ihn halt geschrieben, um, vielleicht kann man es auch so formulieren, also für den Fall, dass mal irgendwas klappen sollte, für den Fall, dass man wirklich mal so weit kommt, in die Produktion einzugreifen, dass man wirklich mal nicht einfach irgendwie sich selber auflöst oder weggeschoben wird, wie würde man dann eigentlich damit umgehen? Also was wäre tatsächlich, wenn man auf die Produktion mal zugreifen könnte? Und wir glauben, die Diskussion darüber, was man dann macht und nach welchen Kriterien man entscheidet, was dann zu tun ist, ist eine, die, und da sind wir vielleicht tatsächlich Geistliche, die eine Idee am Leben erhalten, die geführt werden muss und die im Grunde auch eine der Grundlagen ist, auf denen Sozialrevolutionäre eingreifen können in solche ihrem Wesen nach unorganisierten, chaotischen, auch nicht immer schönen Kämpfe und Bewegungen. Das ist also der Hintergrund dieses Textes. Und er geht über weite Strecken, das hast du auch referiert, auch treffend referiert, wie ich finde, schon darum zu zeigen, dass zwischen dem Kommunistischen Manifest und heute eine ganze Menge passiert ist. Auf der einen, oder wahrscheinlich der wichtigste Punkt, den man zunächst mal zugrunde legen müsste, ist die Entwicklung der Produktivkräfte unter der Ägide des Kapitals, wie du es formuliert hast. Das heißt, wir gehen tatsächlich davon aus, oder wir haben uns aus dem Grund gegen eine erste Phase, gegen eine, wie auch immer, krämerische Aufrechnung der Arbeitszeit ausgesprochen, weil wir glauben, dass es schlicht nicht mehr nötig sein wird. Also die Produktivkräfte haben heute einen Überschuss, der sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar macht. Zum einen, da haben wir, was wir nicht so oft tun, David Graeber zitiert, mit seinem Begriff von den Bullshit-Jobs. Also es gibt einfach eine gigantische, funktionierende, in Anführungszeichen, Ökonomie von Tätigkeiten, die tatsächlich einfach so wesentlich unvernünftig sind, dass man auf sie sehr gut verzichten könnte, wenn die Welt vernünftig eingerichtet wäre. Das andere ist ein Thema, was wir in vielen unserer Texte beleuchtet haben, was vielleicht auch so ein bisschen unsere Joker-Karte ist, wenn wir versuchen, uns einen Reim auf die Verhältnisse zu machen. Das natürlich durch die erhöhte organische Zusammensetzung des Kapitals, also immer mehr Maschinen setzen immer weniger lebendige Arbeit in Gang. Sowas, was Marx ein Überschussproletariat oder Surplusproletariat genannt hat, entstanden. Also wahnsinnig viele Leute, die nach kapitalistischen Kriterien nicht mehr in Wert gesetzt werden können, die sich zum Teil ballen, zum Teil irgendwie diffundieren. Das heißt aber eben auch, dass das für die Produktion, für die Arbeit, für die Reproduktion eine einer Gesellschaft, die nicht nach dem Wertgesetz organisiert wäre, wahnsinnig viel mehr Hände zur Verfügung stehen, als jetzt gerade im Moment in der Wertverwertung tatsächlich aktiv sind. Diese beiden Punkte halten wir für einen wesentlichen Unterschied. Also wir sind bei Marx, oder wir hängen ja relativ eng an Marx, also wir sind bei ihm theoretisch schon gefasst, haben sich allerdings beide in einem Ausmaß weiterentwickelt, was tatsächlich die Bedingungen, unter denen man irgendwie ein neues Gemeinwesen oder eine solidarische kommunistische Gesellschaft verwirklichen könnte, zu Buche schlagen werden. Was jetzt die Produktivkräfte entwickelt, da hast du zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine sehr zwiespältige Angelegenheit ist. Auf der einen Seite, also das Internet scheint uns eigentlich ein gutes Beispiel zu sein, weil es tatsächlich ein Problem löst, was sämtliche bisherigen Versuche irgendwie anders zu wirtschaften hatten, nämlich wie kann man eigentlich überhaupt Nachfrage und Produktion in Einklang bringen, wie kann man die Sachen abstimmen. Da scheint das Internet jetzt erstmal wirklich nur begriffen als ein Netz von Kabeln mit Interfaces überall, kann da tatsächlich sehr, sehr viel leisten. Auf der anderen Seite, du hast es zu Recht gesagt, wie es im Moment dasteht, ist es relativ neutral. Ne? Das ist ja immer der Witz. Wie es benutzt wird, was das Internet heute bedeutet. Also ich finde den Begriff der, wie hast du es genannt, Aufmerksamkeits... Ausbeutungsmaschinerie. Das finde ich recht angemessen, ehrlich gesagt. Das heißt, wir haben eigentlich bei vielen Produktivkräften genau dieses Problem, dass sozusagen man nicht mehr, wie das Marx zumindest an Frühschriften noch getan hat, unterscheiden kann zwischen einem neutralen Produktivkraft, die eigentlich gut ist, die Kommunistinnen also auch begrüßen müssten, und der Überformung oder Entfremdung oder Enteignung durch das Kapital, sondern das Kapital als Zweck der Produktivkraftentfaltung. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Die Produktivkräfte sind nicht einfach neutral von Menschen erdacht und werden dann irgendwie in Wert gesetzt, sondern die Inwertsetzung ist der Zweck, über den Erfindungen und so weiter gemacht werden. Also Produktivkraftentfaltung ist tatsächlich vom Kapital angetrieben, nicht, wie Marx noch oft formuliert hat, ganz neutral, sondern wir haben von der Durchformung gesprochen. Das ist ein Begriff, der ist verschiedentlich kritisiert worden, andererseits auch wieder aufgenommen worden. Also das Wertgesetz durchformt diese Produktivkräfte. Und deswegen kommen wir auf den Punkt, den du hervorgehoben hast, dass wir glauben, es geht nicht mehr darum, jetzt einfach nur das, was da ist, zu befreien aus der äußerlichen Klammer des Wertgesetzes, sondern es muss Rückbau, Umbau geben, es muss eine Neuausrichtung der Produktivkräfte an den Bedürfnissen der Menschen geben. Letzter Punkt vielleicht, um das zu reagieren auch von meiner Seite. Wir glauben, dass dieser Umbau tatsächlich, also da sind wir, glaube ich, nicht weniger pessimistisch als du. Also ich glaube eh, dass diese Pessimismus-Optimismus-Sache gar nicht die richtige Scheidelinie ist. Wir sind arg pessimistisch, vielleicht aus anderen Gründen. Aber wir glauben auf jeden Fall, dass dieser Umbau, dieser Rückbau ein Prozess sein wird, den man nicht absehen kann tatsächlich. Gleichzeitig glauben wir aber, dass diese Revolution, die halt zu der Kommune führen müsste, ein Prozess ist, der angegangen werden muss von einer wirklichen Mehrheit der Unabhängigen, die eine vernünftige, eingerichtete Welt haben wollen. Die also tatsächlich selbstbewusst über das, was es hinausdrängen, sich assoziieren und das auch in den Kämpfen, die diese Revolution bedeuten wird, eben bestimmte Formen von Solidarität, bestimmte Formen von Prozessgestaltung, muss man so technisch sozusagen, sich auch ausbilden werden. Und wir, Vertrauen ist immer ein blödes Wort, aber wir legen es tatsächlich eben, um nicht mit einem fertigen Plan zu kommen, der dann ausgeteilt wird und dann soll man es bitte machen, legen wir sehr viel Wert darauf, dass eben diese Umbaumaßnahmen, die Art des Umbaus, die Frage auch, wie man produziert, ob man jetzt auf maximale Rentabilität geht, wie du es gesagt hast, oder ob man vielleicht auch das Tempo zurücknimmt. Ne? Also diese Idee, die zum Beispiel Adorno mal vertreten hat, dass der Kapitalismus, oder Benjamin auch, dass der Kommunismus nicht mehr die Beschleunigung sein müsste, sondern auch ein Zurücktreten sein könnte, eine Entschleunigung. Dass wir die Diskussion darüber tatsächlich auf der Ebene der Produktionseinheiten geführt wissen wollen und eben den Leuten, die sich ihre Produktionsstätten aneignen, eben tatsächlich auch zutrauen wir gehen davon aus, dass in diesem Prozess eben die Art der Umgestaltung, die Form der Umgestaltung, die Art, wie, also in welche Richtung umgestaltet wird, tatsächlich sich im Moment der Aneignung ergeben wird und dann eben über Zeit auch vollzogen werden wird. Das wäre so zwei, drei Schlaglinien durch unseren Text, ein bisschen in Antwort auf dich und du wirst jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Geht es so? Okay. Ja, ich bin offen gestanden ein bisschen jetzt aus dem Konzept geraten, weil ich weniger auf eine Diskussion eingestellt war über die erste und die zweite Phase des Kommunismus, sondern nach der Lektüre des Buches von Hannes, das ich mit großem Gewinn und auch Genuss gelesen habe, und wir hatten mit Hannes auch schon mal eine kleine Diskussionsrunde vor ein paar Wochen in Berlin, eigentlich auf eine Diskussion eher eingestellt war von ist überhaupt ein freies Gemeinwesen im Jenseits einer Marktvermittlung und im Jenseits irgendeiner Staatsdespotie möglich? Weil du ja in deinem Buch, teilweise auch im Anschluss an, das sagst du ja auch ganz offen, im Anschluss an diese neoliberalen Sozialismuskritiker wie Hayek, von Mises und so weiter, ja eigentlich zu einer sehr skeptischen Position kommst. Also du schilderst ganz schön im Nachwort die Geschichte dieses Buches, du wolltest anfangen zu zeigen, was im Osten passiert ist, dieser Realsozialismus, das hat doch mit Kommunismus um Gottes Willen nichts zu tun, das ist eine unglaubliche Perversion des Kommunismus, und schreibst dann selber, ja, du seist im Laufe deiner Forschung dann so ein bisschen vom Glauben abgefallen und hättest realisiert, doch, das hat ganz viel miteinander zu tun. Und ich war jetzt eigentlich ein bisschen darauf eingestellt, kritische Bemerkungen zu deinem Buch zu machen, also zu der Art und Weise, wie du die Geschichte des Realsozialismus heranziehst, um eine ausgeprägte Skepsis, beziehungsweise fast schon die Position, dass wir uns heute erstmal eingestehen müssen, sozusagen, wir sind verhinderte Kommunisten oder Kommunisten im Ruhestand, im Pausieren, im Modus der Aufarbeitung, der Reflexion. Wir müssen uns heute eingestehen, okay, in der Idee selber des Vereins freier Menschen, das ist ja der Titel deines Buches, so habe ich eigentlich die Kernthese deines Buches verstanden, dass du sagst, in dieser berühmten Marxischen Formel vom Verein freier Menschen, da steckt bereits die Krux drin. Der Verein verweist auf das Ganze, das vernünftig eingerichtete Ganze. Wenn es vernünftig rationell eingerichtet sein soll, dann kann es eben keine freien Menschen mehr geben, weil sie ja irgendwie nach einem Plan funktionieren müssen und so weiter. Das heißt, mit Mises, Hayek kommst du ja eher dann zu so einer Position von, naja, möglicherweise müssen wir uns eingestehen, dass im historischen Prozess eine ganz enge Verschränkung da ist von Markt und Freiheit. Das ist ja die These, die Sie so vertreten haben, wie ich das aus der Sekundärliteratur kenne. Wer den Markt liquidieren will, liquidiert eigentlich die Freiheit der Menschen. Und du dann eigentlich auf zwei Schienen so verfährst. Also einmal machst du eben so eine Art Ideengeschichte, also von den Frühutopisten über Marx und dann bis hin zu Negri Hart und der Commons-Diskussion in der Gegenwart, um immer wieder zu zeigen, was eigentlich das Denkunmögliche oder sagen wir zumindest in sich ausgesprochen Unstimmige sämtlicher Entwürfe einer postkapitalistischen Gesellschaft ist. Und zum anderen versuchst du eben historisch anhand des Realsozialismus das dann gewissermaßen zu illustrieren. Das heißt, in Abweichung sozusagen, das meine ich jetzt nicht böse, in Differenz zu einer klassisch linksradikalen Kritik, die ja immer eben tatsächlich sagen würde, was da im Osten sich abgespielt hat, hat erstmal mit der Idee des Kommunismus nicht viel zu tun, würdest du da sagen, das, was da an Horror, teilweise auch an Barbarei passiert ist, das, was dort zumindest mal an ökonomischer Malaise und Nicht-Funktionieren passiert ist, das hat sehr, sehr viel zu tun mit der Kernidee. Auf diesen Disput war ich jetzt eigentlich ein bisschen vorbereitet und bin insofern jetzt tatsächlich aus dem Konzept, dass wir jetzt doch viel... War nicht beabsichtigt. Ich unterstelle dir keine böse Absicht. Es war jetzt ja quasi auch Bescheidenheit deinerseits, also eigentlich dachte ich, du stellst dein Buch auch noch mal mehr vor. Das hast du jetzt zurückgestellt und stattdessen die Auseinandersetzung mit unserem Text nach vorne gestellt. Jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, wie ich da noch mal anschließe. Also... ich weiß auch gar nicht, ob Christian nicht vielleicht alles schon beantwortet hat, oder hoffe ich jetzt fast so ein bisschen. Oder wir gehen gleich in die Raucherpause. Gut, wird schon. Nein, also vielleicht einfach nochmal zu dieser Spannung, oder dann doch nochmal, ohne jetzt dein Buch im Einzelnen zu referieren, ich wollte eigentlich nochmal einiges sagen zur Oktoberrevolution und zum Realsozialismus, aber das lasse ich jetzt doch mal weg. Also nochmal zu dieser Frage von Ganzem und Individuen, beziehungsweise auch zur Frage höherer Ebenen und unterer Ebenen. Und da sind wir dann auch bei diesem ganzen Kladderadatsch mit der Arbeitszeitrechnung. Da habe ich jetzt deine Position auch nicht ganz verstanden, weil du zum einen, ähnlich wie im Buch, uns ja zugestimmt hast, dass diese Vorstellung... Entschuldigung, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also was man, glaube ich, nochmal klar betonen muss, wenn wir über Arbeitszeitrechnung reden, geht es im Prinzip um zweierlei. Es geht einmal um die Frage der Planung, also welche Rolle spielt Arbeitszeit in der Planung, und zum Zweiten, welche Rolle spielt Arbeitszeit für die Verteilung. der von Hannes erwähnte Entwurf aus den 30er Jahren von diesen Rätekommunisten, also die Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, gehen ja im Anschluss an Marx, an die Kritik des Gotha-Programms, sagen sie ja gerade, der Witz ist der, die Arbeitszeit muss der Schlüssel für beides sein. Also es geht darum, dass der Zugang aller Einzelnen zum gesellschaftlichen Reichtum, der Konsum, der ihnen zugestanden wird vom Gemeinwesen, gekoppelt ist an die Arbeitszeit, die sie geleistet haben. Das ist die Konzeption, die der erwähnte Genosse Kökepan, der heute Abend auch hier ist, in einer schriftlichen Antwort auf uns auch nochmal verteidigt hat. Diese Antwort findet sich auf unserer Webseite kosmoprolet.org und Jakob wird sich bestimmt auch nachher nochmal zu Wort melden, weil wir immer noch nicht auf seine Linie einschwenken werden. Und du hattest uns jetzt zum einen zugestimmt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden heute Abend. Also du hast ja gesagt, irgendwie brauchen wir die erste Phase doch noch. Das ist utopisch und vermessen, wie die Freundin da gleich himmelsstürmerisch in diese zweite Phase ohne Äquivalenz, ohne Tausch, ohne Arbeitszeitrechnungen auf der Leistungsebene reinspringen wollen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, dass unsere Kritik, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, durchzurechnen, wie viele Sekunden stecken jetzt in dieser Flasche Mineralwasser. Ja? Weil da muss ich ja mit einrechnen, die Abnutzung der Eisenbahnschienen, auf denen die transportiert wurde, das Einfließen des gesellschaftlichen Wissens und so, des allgemeinen Wissenschaftes. Da hast du uns zugestimmt und das scheint mir irgendwie nicht zusammenzupassen. Grundsätzlich lehnen wir nicht Planungen ab, also wenn wir von einem freien Gemeinwesen reden und sagen, ja, wir wollen dieses Prinzip, jede nach ihren Fähigkeiten, jeder nach ihren Bedürfnissen, wollen wir so weit möglich eigentlich ab dem ersten Tag der gesellschaftlichen Umwälzung zum Leitgedanken dieses neuen Gemeinwesens machen, dann lehnen wir damit nicht irgendwie jegliche Form von Planung ab. Was uns weder machbar noch nötig scheint, ist die Vorstellung, dass es den Plan gibt, sozusagen im Singular, der immer so gedacht wird, in einem ersten Schritt werden sozusagen sämtliche Bedürfnisse ermittelt, die werden irgendwo zentral zusammengefasst, dann wird ausgerechnet, wie viel Arbeitszeit das erfordert und dann wird das irgendwie verteilt. Du hast ja in deinem Buch sehr gut gezeigt, wie so eine zentralistische Steuerungsversuche im Realsozialismus gescheitert sind. Und wir denken, es würde eher um ineinander verschlungene, sehr konkrete Planungen gehen, die auch wesentlich flexibler im Übrigen wären, ne, als sozusagen eine Zentralbehörde, die Bedürfnisse ermittelt, Arbeitszeit kalkuliert, Arbeitskräfte auf Sektoren verteilt oder so. Und an der Stelle, wie Christian bereits erwähnt hat, denken wir tatsächlich, auch wenn wir keine Toni Negri-Technik, also blauäugige Technikoptimisten da irgendwie sind, dass diese neuen Kommunikationsmittel insbesondere von größter Bedeutung sind. Also auch diese neoliberalen Nasen, auf die du dich teilweise positiv beziehst, da spielt ja nicht umsonst der Begriff der Information immer eine große Rolle, wenn ich die richtig irgendwie verstehe. Ne? Also dieser Gedanke, der Markt weiß es besser, also das hat ja bei Ihnen auch so was Mystisches, ja? Also der Markt ist irgendwie ein Wesen höherer Ordnung, an den blinden Preisbewegungen kann man sozusagen ablesen, eben die realen Bedürfnisse und die realen Produktionsmöglichkeiten. Das kristallisiert sich alles in diesem blinden Spiel der Kräfte auf dem Markt heraus. Das ist eigentlich, dieser Markt ist ein mystisches Wesen höherer Ordnung, vor dem wir nur auf die Knie gehen können. Wenn wir ihn antasten, liquidieren wir die Freiheit. Und da spielt ja immer der Begriff der Information eine große Rolle, dass sie eben sagen, ja, es ist irgendwie unmöglich, in einer Zentralbehörde zugunsten einer zentralistischen Planung der Ökonomie diese ganzen Informationen wirklich auch zeitnah und so weiter in der Form zu sammeln, dass eine vernünftige Planung möglich ist, die auch aufgeht. Und da würden wir sagen, ohne jetzt sozusagen die Befreiung der Menschen an die Maschinen oder an das Internet zu delegieren, gilt der alte Satz, die Befreiung der Arbeiterinnenklasse kann nur das Werk der Arbeiterinnenklasse sein, nicht des Internets, aber mit dem Internet, mit diesen neuen Kommunikationsmitteln, denken wir tatsächlich, ist ein Quantensprung in der Entwicklung. Dass es heute irgendwie Aufmerksamkeit absorbiert, ist mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen scheißegal. Also dann sollen die Leute ihre blöde App halt ausstellen oder sich halt gar kein Smartphone kaufen. Also den Schaden halte ich für sehr überschaubar. Sondern zu betonen ist doch eine qualitativ neuartige Möglichkeit, Und das verweist auf genau diesen, ne, du legst, also wie gesagt, die Schlussfolgerungen, zu denen du in dem Buch kommst, vielleicht jetzt nicht heute Abend in deinen Ausführungen, die fand ich wesentlich kommunismusfreundlicher ja noch als in deinem Buch, das schon stark den Gestus eines Abschieds hat von dieser Idee. Du legst dazu recht den Finger in eine Wunde, also wie diese Vermittlung stattfinden soll von Allgemeinheit, die aufgehen muss. Ja, die Medizin muss halt am Ende hergestellt werden, die Brötchen müssen halt gebacken werden, sonst haben wir alle ein Problem an der Backe. Also wie kann dieses Allgemeine funktionieren in der ganzen Verschlingung, in der ganzen Verflechtung, ohne dass sozusagen rigide Top-Down irgendwas gesteuert werden soll, was erstens nicht klappt und zweitens die Leute nur knechtet. Und wir denken tatsächlich, dass eine andere Traditionslinie, eben die beispielsweise sich verbindet mit so Bezeichnungen wie Rätekommunismus, wie Anarchokommunismus, eine antiautoritäre Linie für die Gruppen stehen wie Socialisme u Barbarie in Frankreich, die Situationisten, die Autonomia der 70er Jahre in Italien, die immer in Frontstellung stand zu diesen staatssozialistischen Despotien, heute eigentlich eine ganz, also deren Konzeption, deren Vorstellung eine ganz andere, viel, viel bessere Grundlage hätten. Also es ist heute, ne, mühelos möglich, nachzuvollziehen, was wird wo gebraucht, wo steht gerade etwas rum, wo sind noch Kapazitäten, etwas zu produzieren. Also du hattest eine Stelle aus unserem Text zitiert, wo ich die Kritik nicht ganz verstanden habe. Also du meintest, wir würden das irgendwie unterschätzen. Ich weiß nicht, was wir da unterschätzen. Es ist ja heute schon so, dass du teilweise über Algorithmen, ja, quasi automatisiert eine direkte Kopplung hast von, ne, bei H&M wird das und das geht irgendwie über die Ladentheke und das wird irgendwie weitergeleitet an die Fabriken, die entsprechenden Signale. Also diese Verzahnung von Verbrauch und Produktion, ich sehe da jetzt eigentlich gar nicht so was Utopisches drin. Das ist, glaube ich, also die eine Differenz, dass wir da tatsächlich an dem Punkt, ich zumindest, sehr optimistisch bin, also dass sich völlig neue Möglichkeiten ergeben, nicht über den zentralen Plan, sondern in einem Geflecht von Produktionsstätten diese Sache zu regeln. Eine zweite Differenz, die wir, denke ich, auf jeden Fall miteinander haben, ist, dass ich denke, dass du den Begriff der Arbeit auch irgendwie sehr vereinseitigst. Also ein wichtiges Thema in deinem Buch ist immer wieder diese Frage, was soll die Einzelnen eigentlich dazu bewegen, überhaupt etwas irgendwie etwas beizutragen? Also wenn ich das richtig erinnere, nennst du drei Möglichkeiten. Es gibt sozusagen die vergleichsweise noch zivilisierte der Marktwirtschaft, wo sozusagen der stumme Zwang der Verhältnisse die Menschen zur Arbeit antreibt. Das andere wäre eben der direkte Zwang, wie man es im Stalinismus, Realsozialismus gesehen hat. Das dritte wäre so ein bisschen das, was du an Che Guevara durchillustrierst, also eigentlich so ein autoritärer Idealismus, also alle haben sich jetzt bitte schön für das Gemeinwesen aufzuopfern oder so. Und wenn ich deine Kritik richtig verstanden habe, packst du uns fast so ein bisschen in diese dritte Richtung. Es geht aber uns ja nicht darum, dass die Einzelnen sich in irgendeiner Weise aufopfern sollen für das Gemeinwesen. Eine gewisse Wechselseitigkeit, von der gehen wir aus. Ich denke, das ist genau das, was Marx im Begriff des gesellschaftlichen Individuums fasst. Also ist, glaube ich, ein sehr emphatischer Begriff bei ihm. Es sind tatsächlich Individuen, die sich ihrer wechselseitigen Abhängigkeit bewusst sind und die nicht so sehr aus reiner Nächstenliebe oder weil die Freundinnen ihnen eingeimpft haben, dass der Krämergeist scheiße ist oder sonstigen Beweggründen etwas tun, sondern weil ihnen klar ist, dass sie selber auch davon abhängen, dass andere für sie etwas tun. Da gibt es eine Wechselseitigkeit. Das hat aber nichts mit einer Äquivalenz im Sinne von exakten Arbeitszeitquanten zu tun oder muss es zumindest nicht. Und unsere Perspektive ist eher die, sagen wir mal, nicht eines zur Deckung Kommens dessen, was bei Marx Reich der Notwendigkeit heißt, aber sagen wir mal einer Durchlockerung dieser rigiden Trennung. Arbeit ist nicht per se das, was unangenehm ist, sondern Arbeit, so würde ich es verstehen, ist eine zweckgerichtete Tätigkeit, ist eine Kraftverausgabung, die zweckgerichtet ist, die in jedem Fall, also auf einen Zweck außerhalb ihrer selbst bezogen ist, sich nicht Selbstzweck ist, wie, weiß ich nicht, halt die vergnüglichen Dinge im Leben, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch an sich selbst anziehende Momente haben kann. Das ist dieser alte Begriff aus der Diskussion von Fourier, der auch teilweise beim frühen Marx noch aufgegriffen wird, eben das Travail attraktiv, also einer Tätigkeit. Und also ich denke, dass dieser Pessimismus bei dir, dass es entweder gar nicht geht mit der Kommune, oder aber wir zumindest auf lange, lange, lange Sicht aus dieser ersten Phase nicht rauskommen, wo also eine Äquivalenz quasi knallhart durchkalkuliert werden muss, also auch etwas damit zu tun hat, dass diese Vorstellung, dass es einen Drang gibt, ein Bedürfnis nach produktiver Betätigung mit anderen und für andere, eigentlich etwas, was, glaube ich, die meisten, oder ich kann das für mich zumindest sagen, doch eigentlich kennen, dass du das irgendwie, glaube ich, an der Wurzel abschneidest und da sehr einseitig einfach für dich Arbeit ist nur die Mühsal und das beste Beispiel dafür sind dann irgendwie die dreckigen Minen in Afrika, in denen die Chips irgendwie produziert werden. Also da sehe ich eine zweite Differenz im Arbeitsbegriff. Und also da du ja in deinem Buch, wie gesagt, deine Skepsis sehr stark auch über die Geschichte des Realsozialismus begründest, also würde ich doch an der Stelle dann schon nochmal sagen, das war das, was Christian angesprochen hat mit dieser Frage der heutigen Überschussbevölkerung, also dessen, was wir Surplus-Proletariat nennen, dass man sich einfach nochmal vor Augen führen muss, diese ganze Tradition und auch diese Entwürfe von Marx von 1875, dieser ersten Phase eines sozialistischen Äquivalententauschs, das gilt auch für die Konzeption noch der Rätekommunisten von 1930, die ist jetzt auch quasi 100 Jahre alt, die entstehen alle in einer Welt, in der das moderne Proletariat, das in einer vergesellschafteten Produktion steht, eine winzige Minderheit ist auf dem Globus. Die Welt ist eine bäuerliche Welt, Russland 1917 ist von Analphabeten bevölkert. Demgegenüber leben wir heute in einer nicht vollständig, aber sehr, sehr, also die Proletarisierung der Weltbevölkerung ist ungemein vorangeschritten bei einer gleichzeitigen Unfähigkeit der jetzigen Produktionsweise, diese Arbeitskraft zu integrieren. Und wir sagen einfach nur positiv nach vorne gewendet, optimistisch in eine revolutionäre Perspektive. Ich habe immer noch 5 Minuten. Das ist ja fantastisch. Das ist die Arbeitszeitrechnung. Aber er hat auch 5 Minuten überzogen. Jetzt möchte ich auch 5 Minuten. Nein, okay. Du bist schon überzogen. Ach so, ja, du, dann mache ich gleich einen Punkt. Genau, auf jeden Fall, dass wir nur denken, also anders gesagt, diese ungeheure Überschussbevölkerung, mit der wir konfrontiert sind, die wir im arabischen Frühling gesehen haben, die wir in den Banlieue-Unruhen sehen und so weiter und so fort, die wäre ja gewissermaßen auch ein ungeheurer Pool, ja, an zusätzlicher Arbeitskraft, die reinfließen könnte in ein freies Gemeinwesen, die sozusagen auch so ein Puffer wäre. Ja? Also wir denken auch mal diese ganzen Fragen von Engpass, Mangel und so weiter und so fort, das hat etwas Anachronistisches heute. Ich denke, wenn sich heute in einer digital vernetzten Rätedemokratie Engpässe auftun, dann sind genügend Hände und vor allem auch Köpfe da, die diese Engpässe irgendwie schließen können. Das ist sicherlich eine Spekulation, aber auf die würden wir schon bauen und auf die 5 Minuten verzichte ich jetzt, weil wir keinen Krämergeist hier haben. Ich würde auf eine Sache antworten, was direkt als Frage an mich kam, dass dieser Widerspruch besteht. Einerseits lobe ich die erste Phase, andererseits sage ich, Arbeitszeitrechnung und damit die erste Phase ist auch nicht möglich. Tatsächlich ist das ein Widerspruch, ich würde ihn mal Antinomie nennen. Warum lobe ich die erste Phase, um das nochmal zu wiederholen? Weil ich denke, dass diese Rechtsordnung, wie sie in der ersten Phase Bestand hat, womöglich humaner ist als eine höhere Phase, die auf Gesinnungspolitik beruht. Und weil ich glaube, dass diese Arbeitszeitrechnung, die ich ja dann auch in dem Zuge erstmal als rational gutheiße, dass die notwendig ist, um sowas wie Aufwand und Nutzen miteinander zu verrechnen und die Produktion zu organisieren, sodass dauerhaft Arbeitszeit insbesondere die Zeit, die für leidige Arbeit draufgeht, eingespart wird. Das Antinomische ist dann, dass ich sage, auch wenn ich diese, wenn ich verstehe, wie Marx auf diese erste Phase kam und auch wenn ich denke, dass diese erste Phase noch anstehen wird, weil sehr viel Arbeit für Auferhaltung des Produktionsorganismus draufgehen wird und für den Umbau des Produktionsorganismus. Bin ich gerade kurz raus. Genau, also ich lobe die einerseits und auf der anderen Seite denke ich, dass diese Arbeitszeitrechnung, also rein technisch, und da habt ihr dann recht, sehr schwer möglich ist. Du hattest da noch gesagt, dass in der höheren Phase diese Gegenseitigkeit oder die Wechselseitigkeit, dass das keine Frage der Äquivalenz von exakten Arbeitszeiten ist. Und ich denke, dann unterscheidet sich die höhere Phase von der ersten Phase ja eigentlich nur noch in dem Wort exakt, dass man also die Arbeitszeiten miteinander verrechnet. Weil ich denke, diese Wechselseitigkeit und diese Kritik des Krämergeistes, auf die ihr kommt, die beruht ja darauf, dass es schon noch ein Geben und Nehmen geben wird. Und dort ist die Tauschgerechtigkeit mitgedacht und nicht umsonst, weil die Menschheit, weil es sehr schwer ist, sich in der Gesellschaft Gerechtigkeit anders vorzustellen als Tauschgerechtigkeit. Man kann einige Leute davon ausklammern, weil man mit denen Mitleid hat, weil die nicht fähig sind zu arbeiten oder nicht so sehr fähig sind zu arbeiten, aber ansonsten denke ich, dass man da schwer von wegkommt und ich glaube, ihr kommt davon nicht weg. Und ich glaube, nur weil man sagt, man ist jetzt nicht mehr für exakte Arbeitszeitrechnung, heißt das noch nicht, dass man den Tausch überwindet. Ich denke, der steckt bei euch noch drin, sonst würdet ihr gar nicht auf diese Kritik des Krämergeistes kommen. Und gefährlich wird er dann an der Stelle, wenn der Zukunft, wenn diese Kritik des Krämergeistes zukünftig dafür herhalten würde in der kommunistischen Gesellschaft, wenn man auf einmal merkt, Mist, wir müssen hier den Produktionsorganismus am Laufen halten und einige Leute arbeiten nicht genug. Und dann wird man eventuell diese Kritik des Krämergeist dafür benutzen oder benutzen müssen, wie das dann im Realsozialismus war, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Vielleicht ganz kurz zwei Worte noch mit dem Krämer. Also der Krämergeist ist echt nicht so die beste Formulierung, die uns eingefallen ist. Das wollen wir offen hier zur Kenntnis bringen. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass dieser Krämergeist irgendwie die Zentralvokabel des Textes wäre, sondern was damit gesagt und gemeint ist, ist ja, dass wir davon ausgehen, dass der Kommunismus von vornherein behaftet sein wird mit eben den Geburtsmalen der Kapitalismusgesellschaft, die eben auch im Subjekt drin sind. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und du unterstellst, und das ist wirklich eine Unterstellung, dass unsere Linie so wäre, diesen Krämergeist quasi hochzuhängen und zu sagen, da ist Krämergeist, ab in die Produktion. Unsere Antwort ist eigentlich eine andere. Tatsächlich ist nämlich diese ganze Frage von Krämergeist, von äquivalenten Tauschen und so weiter, eine, die natürlich am realen Mangel orientiert ist. Und das Ziel von vornherein einer kommunistischen, sozialrevolutionären Aktion musste doch sein, und das schreiben wir mehrmals, diesen Mangel aufzuheben. Das heißt, es geht gar nicht darum, den Krämer, den wir vielleicht vorfinden, wie auch immer, also denjenigen, der eben irgendwie sagt, er gibt zu viel und kriegt zu wenig oder so, jetzt in die Erziehungslager zu schicken oder irgendwie zu nötigen, sondern im Gegenteil, einfach die Grundlage dessen, was wir vielleicht unbeholfen den Krämergeist genannt haben, aufzuheben. Und das ist eben wieder in diesem Zusammenhang zu sehen, wenn die soziale Revolution Fahrt aufnehmen sollte, wohin geht sie? Will sie zunächst mal ein vernünftiges Kontrollregime einführen, dafür, dass keiner zu wenig arbeitet, oder orientiert sich von vornherein daran, den Mangel aufzuheben, der die Grundlage eben dessen ist, dass man immer gucken muss, dass man nicht zu wenig bekommt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Ich wollte mir eigentlich jetzt nicht eine Pause machen? Ja. Oder? Ich wollte gerade in die Pause einleiten. Sonst würde ich jetzt nämlich auch noch was sagen. Ich habe noch 5 Minuten auf meinem Konto. Das ist das erste Wort nach der Pause. Sagen wir 10 Minuten, also ungefähr um 8 machen wir dann weiter mit der Diskussion. Ja? Okay. gut, mit der üblichen kleinen Verzögerung gehen wir in die Diskussion. Das Mikrofon ist eröffnet und dann schießt mal los. Hört man? Ja. Und zwar, ja, also mein Plädoyer geht also schon auch also in Richtung Phasenkommunismus, in Richtung erste Phase. Und also ich stelle die Argumentation in Frage, die von den klassenlosen Freundinnen entwickelt ist in dem Text. Und zwar, dass Marx auf diese Konzeption von den zwei Phasen kam aufgrund der geringen Produktivkraftentwicklung, die es zu der Zeit gab. So, ja, da tuckerten halt ja schon ein paar Dampfloks durch die Gegend, aber was noch kommen wird an Produktivkraftentwicklung, das hätte sich Marx so nicht denken können. Und ich setze dem aber entgegen, dass Marx also in diese Kritik des Gothaer-Programms, in der er das schreibt, die ist also von Marx recht spät, das ist einer seiner letzten Texte, 1875, glaube ich, geschrieben, nach dem Kapital, nach seinem ganzen Durchgang durch die politische Ökonomie. Und so eine Art pessimistischer Spätentwurf seiner Programmatik, der uns da entgegentritt. Und meine Vermutung ist, also es steht dort so nicht, ne? Es ist sozusagen die von mir an diese Marx'sche Schrift herangetragene tatsächlich Vermutung, dass er also gerade mit Blick auf die steigende Produktivkraftentwicklung, die er zu seiner Zeit sah und den zunehmenden Akkumulations- und Konzentrationsprozess des Kapitals, der sich gegenüber sah, dass er also gerade aufgrund dessen zu diesen Formulierungen gekommen ist oder auf diese Gedanken gekommen ist, so eine Zweiphasigkeit einzuführen. Und also nämlich im Kontext dessen, dass wie das im Maschinenkapitel in den Grundrissen schon auftritt und dann später im dritten Band des Kapitals deutlich gemacht wird, dass also die einzelnen Individuen also immer stärker mit dem fortschreitenden Technisierungsprozess der kapitalistischen Produktion immer fester und inniglicher als Anhängsel des kapitalistischen Produktionsorganismus hineingegliedert werden. Und also, dass diese Zwiespältigkeit dieses Prozesses, also dass sie einerseits rausgerissen werden aus traditionalen Zusammenhängen und andererseits aber zunehmend die kapitalistische Produktion integriert werden, dass das zunehmend zerbricht und die Menschen halt wirklich nur noch Anhängseln der Maschinerie, was dann später also in der kritischen Theorie Adorno schreibt, das ist eine Minima Moralia, spricht dann von einer zunehmenden organischen Zusammensetzung des Individuums. Also dass die Individuen tatsächlich bis ins Innerste so vergesellschaftet werden, dass die Vernunftfähigkeit und die Individualität der Einzelnen sukzessive untergraben wird. Und dass gerade die Dialektik, die diesem Prozess innewohnt, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also dass die also mit späterer Entwicklung, also hin dann immer mehr zur ersten großen Krise des Kapitals Ende des 19. Jahrhunderts, dass das immer mehr flöten geht und dass die Vernunftsfähigkeit und die Denkfähigkeit, die er also bei den Individuen noch voraussetzen konnte im liberalen Kapitalismus, dass er zunehmend einen Blick darauf gewinnt, das ist so nicht mehr gegeben. Und aus diesen pragmatischen Überlegungen, also mit den Leuten ist so eine freie Gesellschaft immer weniger zu machen. Marx oder Adorno, wo bist du jetzt? Ich bin bei Marx. Bei Marx. Bei Marx in dem Spätwerk, bei Adorno, in der Kritik des Gothaer-Programms. Adorno treibt diese Entwicklung weiter, diese Gedankenentwicklung. Also dass die Menschen dieser Vernunftfähigkeit, dass die denen die Flöten geht. Und ja, die fortschreitende Produktivkraftentwicklung setzt halt massenhaft die Leute dann eben auch aus der Gesellschaft heraus. Also eine Massenarbeitslosigkeit, die eben nicht mehr eine Reservearmee darstellt, sondern massenhaft überflüssige Leute. Ja. Und also diese fortschreitende Entwicklung eben dazu führt, dass diese Vernunftfähigkeit nicht mehr da ist oder zumindest zunehmend fragwürdig wird. Und ich denke, da auf der Grundlage kommt Marx eben zu der Überlegung, wir können eben nicht Revolution machen und dann die neue Gesellschaft sofort aufbauen, sondern also da vor dem Hintergrund kommt der auf so eine Phasenkonzeption. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Also dann haben wir unterschiedliche Texte unter gleichem Titel offenbar gelesen. Also ganz kurz, das Maschinenfragment in den Grundrissen, was du ansprichst, beschreibt ja gerade nicht diese Verkrüppelung der Produzenten als Anhängsel der Maschinerie, sondern das Maschinenfragment in den Grundrissen ist ja gerade eher der revolutionäre, optimistische Entwurf, wo Marx sagt, aufgrund der zunehmenden Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses treten die Produzenten immer mehr neben die eigentliche materielle Produktion. Ja, also das wäre eher etwas, was hindeutet auf heutige Phänomene von Automatisierung. Ich denke, man muss klar unterscheiden, wenn wir über kapitalistische technische Entwicklung reden. Es gibt auf der einen Seite diese fordistische Fließbandscheiße, die es bis heute gibt, muss man nur nach China gucken. Und es gibt auf der anderen Seite diese Phänomene von Automatisierung, die eigentlich was völlig anderes sind. Das Fließband basiert eben genau auf diesem massenhaften Einsatz direkter körperlicher Arbeit. Du machst den ganzen Tag denselben Handgriff. Die Automatisierung ist gerade das, was Marx in diesem berühmten Maschinenfragment eigentlich antizipiert in den Grundrissen. Du trittst eher neben den eigentlichen stofflichen Vorgang, bedienst noch ein paar Knöpfe, also eher das, was heute tatsächlich in der hochentwickelten industriellen Produktion eine Riesenrolle spielt, Steuerungstechnik und so weiter und so fort. Dass Marx diese erste Phase an eine zu geringe Produktivkraftentwicklung koppelt, ist nicht unsere steile These, sondern das steht wörtlich so drin. Er sagt ganz klar, die zweite Phase ist erst möglich. Das hat Hannes ja vorhin, glaube ich, wörtlich auch zitiert aus der Kritik des Gotha-Programms. Ist erst möglich, wenn die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums weiter fließen. Irgendeine kulturpessimistische These, dass die Menschen immer weniger vernünftig sind, steht in der Kritik des Gotha-Programms überhaupt nicht drin. Und unter der Voraussetzung kann es eben auch überhaupt keine soziale Revolution geben. Also auch die erste Phase, die niedrigere Phase des Kommunismus, ist selbstverständlich das Ergebnis einer proletarischen Revolution. Wenn nun die Leute immer mehr verblödet sind, wie du es anscheinend meinst, dann wird es diese proletarische Revolution und auch gar keine erste Phase geben. Also deshalb kann ich dem, was du jetzt sagst, also überhaupt nicht folgen. Ich glaube, dass du Dinge in Texte von Marx hineinliest, die dort ganz und gar nicht stehen. Was nicht die Frage jetzt vom Tisch wischen soll, ob man vernünftigerweise irgendwie so eine Durchgangsphase braucht. Aber ich glaube, wenn man wie du jetzt mit dieser sinkenden, sozusagen der tendenzielle Fall der Vernunftrate in der Geschichte und in den Individuen, die immer mechanischer, wie Adorno beschrieben hat und so, dann glaube ich, also müssen wir, also können wir nicht, also es mag sein, dass es so ist, ich denke das nicht, aber wenn es so ist, dann müssen wir auch nicht mehr über erste und zweite Phase reden. Dann können wir halt nur noch reden über, ja, weiß ich nicht, auswandern wird dann auch schwer, wenn dieser tendenzielle Fall sich global gleich vollzieht. Ich denke, dass diese Irrationalität in der Politik, also die Adorno sicherlich auch vor Augen hatte oder so, die ja vor dem Hintergrund des Faschismus kein Wunder ist und die wir heute auch wieder haben, die ist doch gerade Ausdruck des Verrücktwerdens, des Überlebtseins der Verhältnisse. Und was wir heute gerade sehen, also ich halte immer diese ganze Frage von Optimismus, Pessimismus für so ein bisschen müßig. Was wir heute doch gerade sehen, ist, dass in einem Zustand tiefer Krisenhaftigkeit dieser jetzigen kapitalistischen Zivilisation du eben beides hast. Du hast eben Versuche, den Laden zu retten durch autoritäre Formierungen, getrieben durchaus von unten auch. Könnte man es vom Islamismus bis zum Brexit durchexerzieren. Du siehst aber auch das neue Aufbrechen, also im Gefolge dieses neuen Krisenschubs ab, sagen wir 2008, 7, 8, 9, sind eben, das war das, was Christian erläutert hat, das war der Hintergrund für uns, diesen Text zu diskutieren. Wir wissen, also dass gerade, Hannes hat das Geistliche genannt, die überwintern oder so, dass gerade jetzt explizit darüber diskutiert wird, was wäre die Kommune? Das machen gerade nicht die Massen von Lohnabhängigen auf der Welt. Aber es ist doch deutlich geworden in diesen letzten 10 Jahren, dass es eine riesige Suchbewegung durchaus auch gibt. Also in diesen Platzbesetzungen. Will sagen, und das ist eigentlich der entscheidende Gedanke der kritischen Theorie und gerade auch von Adorno. Adorno war ja kein blöder Kulturpessimist, der einfach elitär sagt, die Leute werden immer blöder. Sondern Adorno hat immer gesagt, diese Verhältnisse sind irrational und dadurch entstehen zugespitzte Entscheidungssituationen, wo es wirklich spitz auf Knopf steht, ob die Leute die Herrschaft retten, indem sie komplett irrational werden und faschistisch werden oder islamistisch werden, oder ob sie das, was eigentlich doch in der Luft liegt, nämlich die freie Assoziation, die längst möglich ist, ob sie diese Chance ergreifen. Und ich glaube, in genau einer solchen historischen Phase leben wir gerade und deshalb haben wir diesen Text geschrieben, um diese Diskussionen anzuschieben. Also ich glaube auch, dass Marx nicht so gemeint hat. Mein Punkt wäre nochmal ein anderer. Wenn es stimmt, was du sagst, und da spricht schon vieles dafür, dass sozusagen die Verhältnisse die Leute tendenziell dümmer machen und das bürgerliche Subjekt irgendwie eher abfällt, als sich weiterentwickelt, muss man nicht drüber streiten. Aber wenn es so ist, wäre es, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, diese derangierten Subjekte in einer ersten Phase mit einem fertigen Plan zu konfrontieren, wo irgendeine Instanz alles ausgerechnet, was sie machen müssen, und sie eben genau dort zu belassen, wo sie sind. Nur, dass sie nicht mehr vom Wertgesetz gegängelt werden, sondern von irgendeiner Planungskommission. Gerade deswegen würde ich sagen, dass kommunistische Politik heute bedeutet, an die Vernunft, wie derangiert auch immer, zu appellieren. Es bedeutet irgendwie, die Leute, die noch denken können und wollen, zusammenzuschließen. Und es würde eben auch bedeuten, wenn man irgendwann mal zu einer vernünftigen Tat voranschreiten kann, die so einzurichten, dass die Verantwortung bei den Einzelnen liegt und nicht sie wieder zum Anhängen von anderen werden. Also gerade wenn ich dann der Interpretation folgen würde, die ich für logisch für falsch halte, aber der Logik kann ich folgen, gerade dann, glaube ich, wäre es ein großer Fehler, diese Dummheit sein zu lassen, indem man halt Berechnungen anstellt, die jeden dummen Menschen weiter vorgeben, was sein soll und was sein Haben ist. Das könnte ja nur eine Erziehungsdiktatur sein. Also ich weiß gar nicht, worauf das hinauslaufen soll. Also wenn die Menschen allgemein so verdummt sind, also dann müssen wir diese ganze Diskussion heute nicht führen. Nein, wir führen sie, glaube ich, damit wir nicht weiter verdummen. Okay. Ich würde vorschlagen, wir sammeln jetzt ein bisschen und vielleicht gehen wir weiter in der Frage, was das Individuum eigentlich mitbringen muss oder was es gerade davon abhält, die in der Luft liegende freie Assoziation umzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen kann. Ich würde eher nochmal zwei Dinge sagen zu den Möglichkeiten der dezentralen Planwirtschaft, also gerade an die Freundinnen. Das eine wäre der Punkt Arbeiterselbstverwaltung, ja, was mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein scheint, um sowas in die Zentralisierung von Macht zu verhindern. Dann gibt es so die optimistischen Prognosen, ja, Automatisierung, der Mensch tritt in den Produktionsprozess, gibt dann irgendwie nur noch Ingenieure und Wissenschaftler und Techniker, die haben eine Ahnung von der Produktion, die können das dann alles entscheiden, unglaublich gute Bedingungen für sozusagen betriebliche Demokratie. Das Problem ist bloß, also wenn man sich die industriesoziologischen Untersuchungen anguckt, also gerade in hochautomatisierten Prozessen hast du eher sozusagen die Polarisierung, ne? Also du hast auf der einen Seite sozusagen die Ingenieure und auf der anderen Seite, also Halle 54, VW 80er Jahre, ist krachen gegangen, weil die sozusagen gemerkt haben, okay, du brauchst sozusagen noch sowas wie extrem dequalifizierte Arbeiten, Intralogistik, Materialzufuhr. Das sind Anlernentätigkeiten. Ja? Also gerade in diesen Prozessen brauchst du das. Und dann hast du sozusagen wieder das Moment, dass du auf der einen Seite diese Menschen hast, die natürlich die Ahnung haben vom Produktionsprozess und auf der anderen Seite diejenigen, die es nicht haben. Und das kann zu unglaublichen Wissensdiskrepanzen führen und zu einer unglaublichen Schwierigkeit für eine betriebliche Demokratie. Das Zweite wäre sozusagen, also ich stimme euch, glaube ich, auch überein, dass sozusagen diese Informationstechnologien, Internet der Dinge, Algorithmen unglaubliche Potenziale bieten für eine Dezentralisierung. Das Problem ist bloß, also klar kann man dann irgendwie just in time produzieren, kann Bedürfnisse eruieren und kann dann sozusagen das T-Shirt erst produzieren, wenn es gebraucht wird oder das Auto, wie auch immer. Das enthebt uns aber, glaube ich, nicht von der Notwendigkeit, darüber zu entscheiden, wie und was produziert wird. Ja? Also ob man sozusagen noch das 20.000. T-Shirt in der Stadt produzieren will oder ob man sozusagen nicht irgendwas anderes will. Also gerade bei knappen Gütern. Ich glaube, die Frage ist relativ zentral. Wenn man das aber will, dann braucht man sowas wie ja, eine allgemeinverbindliche Regelung. Das heißt, wir müssen uns im Gemeinwesen darüber unterhalten und dann entscheiden. Das heißt aber auch, es braucht eine Institution, die letztendlich Entscheidungen trifft und die sie auch verbindlich treffen kann. Das heißt, mit einer Rechtsnormierung. Ja? und die sie im Notfall auch durchdrücken kann, wenn man ja nicht dem Gedanken irgendwie nachgeht, dass das alles in freier Übereinkunft passieren kann. Und dann ist man aber schnell wieder bei sowas wie Staat. Und was ist Staat ohne Markt? Das ist eine unglaubliche Zentralisierung von gesellschaftlicher Macht. Und da sehe ich ein unglaubliches Problem. Okay. Wir würden gerne sammeln. Okay. Möchte noch jemand einen Kommentar abgeben? Dann. Ja, ich kann leider auch nicht den Wünschen der Moderation nachkommen. aber ich hätte vielleicht zwei Anmerkungen, nämlich ihr habt beide gesagt, oder sowohl ihr zwei als auch du drei, dass ihr glaubt, dass diese Messung von Arbeitszeiten und so weiter nicht möglich ist. Dem würde ich widersprechen, weil also nur ein Verweis auf Nils Fröhlich zur Aktualität der Arbeitswertlehre von 2009, von der TU Chemnitz, hat sogar den Förderpreis vom Statistischen Bundesamt bekommen. Der hat ihr lacht, aber der Typ hat empirisch nachgewiesen, dass anhand von Produktionsfunktionen, dass die Arbeitswertlehre sozusagen dafür der beste Ansatz ist, reale Produktion in Deutschland nachzuvollziehen, zu bestimmen, und das IAB, also das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die machen seit 2009 Zeitreihen zur Arbeitsvolumina. Das sind ganz komplexe Input-Output-Tabellen, da gibt es sehr viele hochqualifizierte Mathematikerinnen, die da dran sitzen und so weiter und so fort. Also das wird schon gemacht, und ich glaube auch gar nicht, dass das Problem ist. Sicherlich wird es problematisch, sozusagen die Abnutzung von irgendwelchen Gleisen zu berechnen oder so, aber ich glaube, das ist auch nicht so unbedingt signifikant. Meinetwegen für die Produktion von so einer Flasche. Aber eine andere Sache, die mir irgendwie komplett hinten runtergefallen ist und wo ich auch glaube, dass eine Linke vielleicht besser daran wäre, sich darum Gedanken zu machen, wäre, sich mit Arbeitszeiten auseinanderzusetzen, die überhaupt gar nicht sozusagen jetzt in so einer abstrakten Wertform aufgehen. Stichwort Wertabspaltung und sozusagen alle Arbeiten, die in der gesellschaftlichen Reproduktion größtenteils von Frauen verrichtet werden, die vielleicht hier überhaupt gar nicht berücksichtigt wurden. Und ich glaube, da ist eine linke Debatte und das sozusagen in so eine Aufmerksamkeit zu rücken, vielleicht noch viel notwendiger, als sich meinetwegen um diesen ersten technischeren Punkt Gedanken zu machen. Ja, also was mich nochmal interessieren würde, wenn man jetzt so einen Begriff wie Produktivität nimmt, kann man den überhaupt ohne Wert denken? Kann man den Begriff Wert ohne Produktivität denken, auch wenn man jetzt Gebrauchswert nimmt? Muss es dann nicht eigentlich immer schon irgendwie entweder eine Instanz, irgendeine Macht oder einen Konsens zumindest geben darüber, was ist denn jetzt eigentlich wertvoll? Und stehe ich dann nicht immer irgendwie vor der Entscheidung, okay, entweder ich verabschiede mich jetzt komplett von dem Gedanken, dass irgendwas wertvoller ist als irgendwas anderes, oder ich bleibe halt letztlich immer in diesem System drin, das dann schon so einer hierarchischen Logik folgt. Also was denkt ihr dazu? Noch einer? Ja. Ja, hi. Genau, ich wollte nochmal sagen, weil ihr, die Freundin, hattet ja referiert, also sich euch auf das Buch bezogen von Hannes und gesagt, dass da eben auch durchkommt, also diese Kritik auch von, diese antikommunistische Kritik halt von Hayek und Misee, die halt diesen Begriff der Information halt stark machen. Und genau, und ich würde halt sagen, also dass diese Rätekommunisten ja eben auch in ihrem, das ist ja eine Reaktion auf diese Kritik gewesen, halt auf Misee und Weber und so. Und ich glaube, deswegen ist für die diese Idee der Arbeitszeitrechnung ja auch so zentral gewesen, weil sie halt ja, also weil sie wissen, also weil sie sich dann vorstellen wollten, wie halt eine möglich demokratische, dezentrale Planwirtschaft halt möglich sein kann. Und ich glaube, dass dieser Begriff der Information da wirklich halt sehr wichtig ist, weil, also ich habe jetzt noch nicht so verstanden wie bei euch, und das hatte ich auch, weil ich hatte diesen Debattenbeitrag ja gemacht, und ich habe noch nicht bei euch verstanden, wie diese Planung, also wie diese Informationen eigentlich vermittelt werden. Also es scheint immer so, genau, also das hatte ich auch in meinem Beitrag geschrieben, dass halt irgendwie so bei Facebook steht dann so, ja, wir brauchen jetzt mal irgendwie hier für eine Organtransplantation mal irgendwie im Herzen. So kann das ja nicht funktionieren. Das muss ja, also das sind ja hochkomplexe gesellschaftliche Prozesse. Da muss es eine Vermittlung von Informationen geben. Und ich würde gerne ein bisschen einfach wissen, was ihr euch da so wirklich noch konkreter vorstellt, wenn es eben nicht sowas wie so eine, also in Richtung Arbeitszeitrechnung geht oder so. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt alle drei die Möglichkeit habt, darauf zu reagieren. Ich würde anfangen. Wir haben es gerade hier hinter deinem Rücken geeinigt. Ja, ist okay. Also, vielleicht fange ich mal Nils Fröhlich, den kenne ich nicht, aber mich würde jetzt interessieren, ob der auch die Intensität und Produktivität der Arbeitskräfte mit einpflicht und halte das für ein Problem. Also wie wird diese Intensität einbezogen? Dann auch, wie wird diese Arbeitszeit und Intensität vermessen und aufgeschrieben? Wer würden dafür dann in einer kommunistischen Gesellschaft die Arbeitskräfte selber zuständig sein? Oder würde es dann Kameras am Arbeitsplatz geben? Also das sind noch Fragen, die sich anschließen. Und ein anderes Problem ist noch, also du hattest selber schon dieses Problem mit dem Verschleiß von Schienen, von Produktionsmitteln angesprochen, was alles in diese Arbeitszeitrechnung einfließen muss. Und was auch die Rätekommunisten aus Holland, das sind ja nicht aus Holland, aber die nannten sich dann so, was die vergessen, ist auch noch die Ausbildungszeit, also dass die Arbeitskräfte weniger oder mehr qualifiziert sind, sprich die Lehrer, Professoren, die Universitäten, die Pförtner darin, die Köchinnen, Köche und so weiter und so fort in den Universitäten, Heizerin, was es alles da geben muss, damit dort am Ende die Fachkräfte ausgebildet werden. Die produzieren ja nicht unmittelbar Lebensmittel, sondern die übertragen ja ihre Arbeitskraft auch auf die ausgebildeten Fachkräfte. Deswegen spricht Marx auch von einfacher und komplexer Arbeitskraft. Und wie fließt das dann ein in die Arbeitszeit, die qualifizierten Arbeitskräfte dann am Ende verbringen. Also das finde ich noch kompliziert. Und da ist die Frage, ob das der Nils Fröhlich schafft, einzubeziehen. Zum Thema Wertabspaltung. Ich denke, dass diese Reproduktionssphäre in Zukunft, genauso wie die Produktionssphäre, dass die gerechter verteilt werden muss. Aber ich bitte darum, das nicht als gesellschaftliche Arbeitszeit zu sehen. Weil es würde nämlich bedeuten, dass diese Dinge, an denen die Arbeit stattfindet im Reproduktionsprozess, dass die automatisch vergesellschaftet werden müssen. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn Manager Müller sein Auto wäscht, dann ist das keine gesellschaftliche Arbeit, sondern es ist Arbeit an seinem Privatbesitz. Oder wenn jemand seine Kinder erzieht, wenn Herr Müller seine Kinder erzieht, dann ist das, solange man das Sorgerecht der Eltern aufrechterhält im Kommunismus, dann ist das Privatsache. Und man soll, also da... Das geht auch ab. Ja, also da bin ich dafür. Ich würde bitten, dass ihr dann, kommt einfach dann ans Mikrofon in der nächsten Runde und verbalisiert das. Sprich, wenn Herr Müller stattdessen aber Kindergärtner ist und dort Kinder für die Gesellschaft erzieht, also andere Eltern ihre Kinder dahin bringen, dann ist das gesellschaftliche Arbeit. Gesellschaftliche Arbeit, gesellschaftlich notwendige Arbeit ist das, was man für andere Menschen und nicht für sich selber macht. Man kann natürlich alles vergesellschaften und den Privatbereich vergesellschaften, dann kann man diese Arbeit in dieser Sphäre auch als gesellschaftlich notwendige Arbeit deklarieren. Das würde dann aber bedeuten, dass man dann die Gesellschaft einen Zugriff auf die Kinder hat, im Kompletten. Also das halte ich für ein sehr gefährliches Feld. Also ich würde sagen, diese Produktionssphäre und Reproduktionssphäre dort muss Geschlechtergerechtigkeit herrschen und das muss besser ausgewogen werden. Aber es ist leichtfertig zu sagen, diese Arbeit soll vergesellschaftet werden. Weil das hieße, dass man den Privatbereich abschafft. Dann kommen wir auch zum Thema gesellschaftliche Arbeit, was die letzte Person gesagt hat. Da fließt ja meines Erachtens zweierlei bei Marx hinein. Gesellschaftlich notwendige Arbeit, also die wertbildend ist in der kapitalistischen Marktwirtschaft. Wert ist ja immer noch etwas, was über den Warentausch dann zustande kommt. Das bedeutet, einerseits ist da die Produktivität der Arbeit drin. Also wenn jemand sehr viel Arbeitszeit braucht, um ein bestimmtes Gut herzustellen, dann heißt das nicht, dass da besonders viel Wert drin ist. Also fließt die Effektivität der Arbeit mit rein. Und das andere, was in diesem Wort gesellschaftlich notwendig drin steht und was Marx dann im dritten Band zeigt, ist, dass die Nachfrage mitentscheidet. Also wenn etwas keinen Gebrauchswert hat, dann hat es auch keinen Tauschwert. Und Marx zeigt dann, dass wenn Güter zu viel produziert werden, dass dann der Wert dieser Güter sinkt. Und in der kommunistischen Gesellschaft, wenn das dann nicht mehr über den Markt hergestellt wird, sondern bewusst, dann heißt das, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die dann in meiner Idee oder in der ersten Phase, die dann über Buchführung ermittelt wird, dass die Sachen, die zu viel produziert werden, nur, dass dann die Planung dafür sorgen müsste, dass die Sachen nicht mehr zu viel produziert werden, weil wenn sie zu viel produziert werden, haben diese Sachen keinen Wert und vergammeln. Und dann wäre die Arbeitskraft, die sich darin manifestiert hat, sinnlos verausgabte Arbeitszeit und sinnlos verausgabte Zeit von Individuen. Ja. Ich würde was sagen, was, glaube ich, auf eine ganze Reihe von den Wortmeldungen gerade eben reagiert. Ich glaube, also wir haben uns in dem Text relativ klar dagegen ausgesprochen, Arbeitszeitrechnung zu machen. Einerseits mit dem Argument der Unmöglichkeit, da kann man jetzt lang drüber reden. Das führt in eine ziemliche Frickelei, wo man tatsächlich Mathematikerinnen für braucht dann. Das andere Argument war aber tatsächlich, dass wir es, glaube ich, also nicht nötig und auch tatsächlich kontraproduktiv halten. Was wir stattdessen relativ stark gemacht haben, ist darauf hinzuweisen, dass eigentlich eine ziemlich radikale Formverwandlung von Arbeit stattfinden muss. Und ich wundere mich so ein bisschen, also ich glaube, der Kommunismus, von dem wir sprechen, ist kein Kommunismus, wo es noch Halzer und Professoren gibt. Ich glaube auch nicht, dass die Familie die Kerngröße dieses Kommunismus sein müsste notwendig. D'accord. Das heißt aber, dass tatsächlich diese Frage irgendwie... Freiwilligkeit würden wir nicht sagen, ist diese Freiheit des Kindes, heute dies und morgen das zu wollen, sondern man kann sich auch planvoll freiwillig irgendwo einbringen. Also ob ich irgendwo arbeite, weil ich sonst verhungere, oder ob ich irgendwo arbeite, weil ich glaube, das ist eine vernünftige Sache. Und das kennen ja eigentlich auch alle Leute irgendwie aus dem Bereich ihrer heutigen Freizeit, dass sie sich irgendwo einbringen, durchaus planbar, durchaus morgen auch da, wo sie verabredet sind. Das ist was gar nicht verloren gehen würde. So. Das trifft auch den Bereich, glaube ich, dessen, was gerade angesprochen worden ist, also die ganze Reproduktionsarbeit, Care-Ökonomie oder sowas. Viel davon ist doch tatsächlich ein Verwalten von einem Mangel und von Problemen, die derzeitige Produktionsordnung hervorbringt. Eigentlich würde man auch davon ausgehen, und das ist ja auch heute schon zum Teil der Fall, dass es sowas wie Freundeskreise gibt, dass es sowas wie Assoziationen gibt, dass es sowas wie irgendwie gewachsene, keine Ahnung, Betriebsratsstrukturen, irgendwas gibt, die viel von dem, ohne das als Arbeit zu empfinden, übernehmen würden, was heute als Care-Arbeit entlohnt wird, wenn irgendjemand Krebs kriegt und keine Freunde hat. Das heißt, ich glaube, das ist ein Punkt, über den man, glaube ich, sehr viel mehr sprechen müsste eigentlich, als über dieses leidige Thema, was geht alles da rein, wie wollen wir das mit welchem Nenner bringen, wie wollen wir das irgendwie verteilen, sondern tatsächlich darum, wie könnte eine Gesellschaft zu einer Form finden, in der die notwendige Arbeit, das ist, glaube ich, das Einzige, was du auch ansprichst, also Sachen, die echt keinen Spaß machen, Klos putzen, Gräben, Graben, solche Sachen, wo die einigermaßen fair verteilt ist. Und auch da würde ich sagen, selbst das lässt sich in einer Form auch verwandeln. Also Automatisierung wäre ein Punkt für viele Sachen. Ja, sowas zum Beispiel, wir haben immer das bisschen blöde Beispiel von der Stahlarbeit, das hat sich irgendwie so bei uns durchgezogen. das Stahlarbeit wird sich nicht so in Spielerei auflösen lassen. Das glaube ich tatsächlich auch. Aber gerade das ist zum Beispiel ein Sektor, wo die Automatisierung wahnsinnig weit fortgeschritten ist. So. Andere Sachen eben wie irgendwie, dass eine Straßenreinigung organisiert werden muss oder sowas. Das sind doch genau Sachen, die sich eigentlich auf der relativ niedrigen Ebene der Stadtteilräte, der regionalen Räte, der Betriebsräte irgendwie organisieren ließe. Ob man jetzt irgendwie zusammenhauen will und da irgendwie eine Waschmaschine einkaufen will oder ob jeder sagt, es mir eigentlich egal, ich mache mal in 2 Stunden. Das sind doch Sachen, die überhaupt nicht zentral entschieden werden müssten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man einfach, also was heute Arbeit ist und was nicht Arbeit ist, liegt ganz allein daran, wer bereit ist, es zu bezahlen. Aber ich glaube, man braucht einen größeren Begriff von Produktivität, von dem diese Arbeit, die gemacht werden muss, also irgendjemand muss hier nachher fegen oder so. Das ist ein Teil davon. Viele andere Sachen werden sich, glaube ich, wirklich verändern und verändern lassen und auch, glaube ich, tatsächlich von selbst verändern, wenn dieser Zwang nicht mehr da ist, hin zu dem, was zum Teil, also was Marx als traversativ bezeichnet hat, hin auch zu einer Einsicht und Notwendigkeit. Auch das finde ich immer. Also wenn ich weiß, es muss gemacht werden, dann ist doch nicht mein erster Impuls, will ich nicht. Was kriege ich dafür? Sondern so, ich glaube, dieser kooperative Geist, der tatsächlich durchs Kapitalverhältnis meines Erachtens eher gehemmt wird, als entfaltet wird, der wäre schon ein Aspekt, der, glaube ich, viele Fragen dieser Arbeitswelt wirklich in einem anderen Licht erscheinen lässt, wenn man das mal durchdenkt. Das wäre so, also da waren jetzt einige Sachen angesprochen, die gerade gesagt worden sind. Kann man was sagen? Ja, bitte. Also. Okay, also zu der einen, ich glaube, das war der erste Mensch, der sich zu Wort gemeldet hatte, der nochmal auf die Frage der Entscheidungsfindung und auch das Staatsproblem zu sprechen gekommen ist. Also als ich von den Algorithmen geredet habe, die heute teilweise schon Absatz und Produktion vermitteln, wollte ich in keiner Weise implizieren, dass sozusagen das, was das Wesentliche wäre, also das Wesentliche, das ist also aus dieser antiautoritären, wirklich emanzipatorischen Tradition heraus von Räte, Theorien und so weiter. Das Wesentliche ist, dass Lohnabhängige, die in einer subalternen Stellung sind, als ausführende Hände, ja, sich ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen aneignen und sie bewusst gestalten. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, was uns völlig fern liegt, dann die Vorstellung, dass irgendwelche Algorithmen die gesellschaftliche Produktion für uns organisieren. Das wäre eine kybernetisch-technokratische Horrorvorstellung. Also da habe ich mich offenbar blöd ausgedrückt. Das wollte ich damit in keiner Weise implizieren. Ich meinte nur, dass das sozusagen für eine sich versöhnende, sprich die herrschende Klasse in den Orkus schießende Menschheit, die ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen unter bewusste Kontrolle bringen möchte, heute ganz andere technische Mittel gibt. Das sind nur Mittel, die die Menschen bewusst einsetzen können. Mehr ist es nicht. So, das meinte ich damit. Und selbstverständlich hat diese erste Person, die sich gemeldet hat, völlig recht. Es wird auch um die Frage der Entscheidung gehen. Ich denke aber nicht, dass ein Geflecht von Räten, dass wir uns nicht vorstellen als irgendwie, wie sagt man, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Also ich denke so, dass alle harmonistischen, organizistischen Vorstellungen von Gesellschaft, die man auch bei manchen alten Rätetheorien so entdeckt, sind mir nicht nur fremd, sondern fast schon zuwider. Ich denke, dass die Unruhe des Lebens und die Spannung zwischen Individuum und Allgemeinheit und die Spannung auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Organen wird irgendwie das Salz in der Suppe sein, das wird das alltägliche Leben einer herrschaftsfreien Kommune sein, dass sie diese Konflikte austrägt in einer vernünftigen Art und Weise. Ich denke nicht, dass aus der Existenz von Dissens, von Partikularinteressen automatisch das sich wieder herauskristallisieren muss, was wir heute als Staat bezeichnen. Also ein von der Gesellschaft getrennter Gewaltapparat, der notfalls hart von oben durchregiert. Sondern es wird schlichtweg eine Frage sein, des Entwicklungsgrades der gesellschaftlichen Individuen, ihre Differenzen, ihre Konflikte in ziviler, humaner Weise auszutragen. Die konkreten Formen haben wir in dem Text nicht antizipiert, das würden wir uns auch nicht anmaßen. Wir sagen erstmal nur, was sind die Minimalbedingungen, damit sich die Menschheit in diesen Stand versetzt. Und grundsätzlich denken wir, dass dieser, also bislang wenigstens, dieser alte Rätegedanke, was einfach nur heißt, an einem Ort der Produktion, der Reproduktion, des Wohnens, was auch immer, schließen sich diejenigen, die dort sind, die dort selber auch tätig sind, die davon betroffen sind, schließen sich in einer egalitären Art und Weise zusammen, sie beraten sich und sie führen auch gemeinsam aus. Können beispielsweise dann rotierend so unangenehme Arbeiten verteilen. Was im Übrigen, also wollte ich auch dem ersten Genossen, sage ich jetzt einfach mal ganz traditionalistisch, zustimmen. So, das mit dem Wissen, also ich wollte nicht sagen, dass wir heute in einer Phase stecken, wo durch Automatisierung die gesamte Arbeitsbevölkerung nur noch aus hochqualifizierten Ingenieuren besteht. Das ist klar, diese ganze meistens ziemlich dröge Industriesoziologie kaut das jetzt seit Jahrzehnten durch. Ja, nee, es gibt irgendwie mal beides und wie neue Hochqualifizierte, aber auch irgendwie die Drecksjobs machen und so. Klar, da liegt ein Wissensgefälle drin. Genau dieses Wissensgefälle müsste ja angegriffen werden in einem Prozess der Rätebildung. Mhm. Was ich ein großartiges Stichwort fand, das ich auf meinem total chaotischen Zettel vorhin übersehen hatte, war das mit der Arbeiter-Selbstverwaltung und diesen Betrieben, weil eine der, ich glaube, vier Fragestellungen, auf die wir uns eigentlich geeinigt hatten im Vorfeld für diesen Abend, war ja eben auch die nach den Tendenzen und Potenzialen. Und das ermöglicht es mir jetzt auch nochmal, ich habe ja immer noch 5 Minuten, nochmal auf Hannes auch zurückzukommen mit diesem Umbau der Maschinerie. Ne? Also wenn man, ich denke, es gibt ganz viele kleine, also fast schon mikroskopische Momente, Tendenzen, Andeutungen auf etwas Höheres. Also es gibt diese Gärung, es gibt den allgemeinen Unmut über den jetzigen beschissenen Zustand der Welt. Ein Moment, wo sich tatsächlich schon etwas andeutet, sind diese heutigen besetzten Betriebe, sei es in Griechenland, in Argentinien, in vielen anderen Ländern, die meistens aus schierer Not heraus erstmal besetzt werden. Aber man sieht auch da sofort diesen Umbau. Also ich glaube, ich habe es auf der letzten Veranstaltung in Leipzig schon erzählt, aber es gibt so einen ganz tollen Film über Viome in Griechenland, ne, diese Chemie-Klitsche, die da irgendwie übernommen wurde, wo die Kapitalistin schimpft dann rum in dem Video und dann kommen die Arbeiter auch zu Wort. Und dann sagt eben ein Arbeiter so, ja, wir waren immer eben die blöden Hände, also die ausführenden Organe. Es gab den studierten Lackaffen, der einem gesagt hat, was man zu tun hat. Und jetzt machen wir jeden Montag Plenum und regeln die Produktion gemeinsam, quatschen auch, auf welche Demos wir gehen, um den Arbeiterwiderstand in Griechenland voranzubringen und so weiter und so fort. Das machen die alles egalitär in einer räteartigen Struktur. Und natürlich haben die auch die Produktion sofort umgestellt. Ne? Die stellen jetzt irgendwie so Ökoputzmittel her und so Zeugs. Es gibt ein anderes Beispiel, das wir immer gerne anführen. Also weil du ja meintest, das wird Jahrzehnte dauern und so. Ich bin natürlich auch kein Ingenieur und habe offen gestanden von Technik, also überhaupt keine Ahnung, aber ich weiß, dass es diese Geschichte von Lucas Aerospace zum Beispiel im England der 70er gab. Ne? Lucas Aerospace war der technisch fortgeschrittenste Rüstungsbetrieb, den es in England damals gab, der irgendwie vor der Schließung stand. Und dann haben irgendwie einfache Produktionsarbeiter und Ingenieure und so zusammen relativ flott ein Konversionsprogramm aufgelegt, ja, also wie man diesen bescheuerten Rüstungsbetrieb auf, weiß ich nicht, Staubsauger oder irgendeinen anderen Krempel umstellen könnte. Und ich glaube nicht, dass es jetzt 20 Jahre gedauert hätte, diese Maschinenparks umzupolen auf Staubsauger oder Medizintechnik oder so. Aber wie gesagt, ich verstehe von Technik eigentlich nichts. Diese ganze Frage der Arbeitszeitrechnung würde ich jetzt einfach mal aufschieben. Also Jakob, du hattest ja nochmal zu Wort gemeldet. Wie gesagt, wir nehmen das sehr ernst. Es gibt jetzt 2 schriftliche Einwände gegen unsere Behauptung, das sei gar nicht möglich. Wir werden diesen preisgekrönten Nils Fröhlich von der TU, welche TU? Chemnitz, das erleichtert das Googeln, von der TU Chemnitz sicherlich uns dann auch nochmal anschauen. Und im Übrigen zur Frage der Wertabspaltung in Frauen, wie Christian schon angedeutet hat, auch das war bei uns eigentlich gerade ein Argument konträr zu Hannes. Also ich denke nicht, dass Kitas eine Abschaffung der Privatsphäre sind. Also ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Habe ich's? Okay, weil du sagst, wenn man den Bereich vergesellschaftet, dann schafft das die Privatsphäre ab. Und Kitas sind ja eine Vergesellschaftung von, ich nenne es mal ganz brutal, Erziehungsarbeit, also diese Blagen da irgendwie beaufsichtigt. Das kann ja auch nerven. Nein. Also die Kitas, die sind vergesellschaftet, das ist auch okay. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt man das treibt. Also die Arbeit nicht so weit wie in den Kibbutzim. Da lief es ja, glaube ich, teilweise kacke. Also so irgendwie von wegen, die Kinder haben dann überhaupt keine klaren Bezugspersonen mehr und so. Und dann gibt es irgendwie so Berichte, dass sie teilweise geschädigt sind, weil das irgendwie auch doof war, dass sie überhaupt keinen klaren Eltern oder so hatten. Aber erstmal würde ich sagen, also teilweise, wenn man jetzt mal ausgeht von der heutigen Misere der Reproduktionsarbeit, wird ja für viele Leute, die heute Care-Arbeit machen, Privatsphäre überhaupt erst möglich, wenn du diese Blagen irgendwie mal einen halben Tag in die Kita irgendwie karren kannst. Also so rum, glaube ich, ist der Zusammenhang. Und diese Geschichte mit irgendwie Arbeitszeitrechnung, Leistungsprinzip, da führen wir genau auch dieses Argument an. Also irgendwie leiste ich jetzt gesellschaftliche Arbeit, wenn ich in der Kita irgendwie halt diese Blagen irgendwie betreue. Und wenn ich aber für 3 Freunde nur mal auf den Spielplatz gehe, dann kriege ich keinen Arbeitsstundenzettel. Also das wollen wir, diese ganzen Borniertheiten würden wir gerne so ein bisschen durchlüften, auflockern und sagen, Also alle betätigen sich halt und dann geht das irgendwie auch. Okay, es gab Widerspruch. Dann bitte, das Mikrofon ist für die zweite Runde freigegeben. Ja, genau. Ihr müsst auch nicht widersprechen, ihr könnt auch einfach was immer auf Fragen stellen und kommentieren. Wir können auch weitermachen hier. Die Befürchtung habe ich auch. Nein, wir können auch aufhören. Ah, Kneipe gehen. Also nochmal als Frage zu diesem ganzen Begriff des Werts, den ich einfach nicht richtig verstehe. Also die Frage, die sich wahrscheinlich alle hier im Raum stellen, oder ich hoffe es zumindest, ist ja, warum wählen die Proletarier die AfD, also Idioten, anstatt jetzt zum Beispiel die Linke oder irgendeine linke Partei? Und, naja, ist vielleicht ein bisschen platt, ne? Aber die Frage ist, also mein Eindruck ist, die sprechen über Werte und nicht über Wert. Und was mir einfach so rätselhaft ist, was soll dieser Wert sein? Und warum soll man ausgerechnet die Gesellschaft über diesen Wert organisieren? Und mir scheint einfach immer, wenn man von einem Wert spricht, da schon immer das Konzept von verschiedenen Werten drin zu stecken, zumindest solange man nicht in der unmittelbaren Situation des existenziellen Überlebens steht. Und ja, das scheint mir halt so ein bisschen das Problem zu sein, dass es eigentlich gar nicht diese Grundlage gibt, auf der sich Leute irgendwie schon in Räten organisieren könnten. Also auf welcher Grundlage sollen sich die organisieren? Das klingt immer so, als gäbe es da schon so ein gemeinsames Interesse oder sowas, aber das sehe ich einfach nicht, sondern die Leute sehen, sobald sie nicht mehr überleben müssen, ganz unterschiedliche Interessen in ihrem Leben, und das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein. Ich wollte noch mal eingehen auf die Frage von also dass die Leute dann ihre gesellschaftlichen Beziehungen unter einer bewussten Kontrolle regeln. Oder das ist ja sozusagen das Ideal. Und da habe ich das Gefühl, ist auch der Knackpunkt ein bisschen des Dissens. Also weil ich finde auch, dass es immer bei euch beiden sozusagen so ein bisschen klingt, als würde sich das so automatisch herstellen. Also wenn man sozusagen, wenn die Lohnabhängigen sich die Produktion aneignen und die Produktion sozusagen gesellschaftlich bewusst organisiert wird, dann erledigt sich diese Frage, wer wann wie viel arbeitet von selbst. Und ich kann vielen Sachen daran folgen, also dass die Arbeit sich verändern muss, dass es irgendwie eigentlich ziemlich viele Leute gibt und eine sehr hohe Produktivkraft. Aber das alles ist, glaube ich, also bezieht sich ja nicht auf den Punkt von eben diesem Verhältnis von der gesellschaftlichen Produktion und individuellen Bedürfnissen. Also ich glaube, da schlingert ihr euch so ein bisschen drumherum. Also wenn ich, weil Felix, glaube ich, du meintest auch, man kennt das ja auch, also dass Sachen dann auch organisiert werden, also auch, in kleinen Zusammenhängen oder irgendwie ehrenamtlich haben halt auch Leute Lust, sich zu engagieren und da dann auch was zu machen. Und trotzdem passiert das ja nicht ohne eine Institutionalisierung. Also insofern glaube ich nicht, dass das irgendwie von selbst einfach passiert oder dann irgendwie, ja, das wird sich dann schon irgendwie regeln. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, so wie ich auch Jakobs Frage verstanden habe, also wie wird das geplant, wenn nicht über die Arbeitszeit? Und da würde ich sagen, kommt halt noch ein anderer Punkt mit rein, also warum solche Sachen halt auch irgendwie verriegelter ablaufen müssen oder institutionalisierter, dass die gesellschaftliche Bewusstheit ist halt eins, aber es gibt ja auch noch irgendwie individuelle, also Menschen sind sich dann vielleicht, also haben andere gesellschaftliche Beziehungen ausgebildet, sind aber trotzdem auch immer ja, irgendwie so dann vielleicht nicht mehr Leute mit einem Krämergeist, aber doch Leute mit natürlichen Bedürfnissen. Und wenn ich dann in irgendeiner, ja, wenn ich irgendwie besoffen bin oder müde bin, dann kann ich halt diese, dann ist mir halt dieses gesellschaftliche Bewusstsein über die Produktion, die ich da habe, so ein bisschen egal. Und also, und ich habe immer das Gefühl, über diese so Form von Institutionalisierung wollt ihr halt nicht so richtig reden. Aber oder vielleicht, weiß ich nicht. Könnt ihr vielleicht auch noch mal was erzählen? Wir reden doch ständig von Räten. Also ich meine Räte. Zauberwort. Ja. Ja, irgendwie finde ich, ist es noch nicht so richtig klar. Und das ist jetzt, also, und dann wollte ich noch mal auch ich lasse es erstmal dabei. Aber ja, also ich finde das irgendwie. Ich habe das Gefühl, da. Also wie stellst da du ist dir ein bisschen vor? Der. Also du willst ja auch aus dem Kapitalismus raus. Ich gebe die Frage jetzt einfach mal zurück. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie der Zulieferbetrieb, dass wir hier irgendwie das Organigramm aus der Schublade ziehen und sagen, so wird das institutionalisiert, damit Jakob seinen Hirnchirurgen bekommt. Wir sagen doch nur sozusagen uns selber und allen anderen, die an dieser Befragung interessiert sind, was sind die Voraussetzungen dafür, damit es irgendwie klappen kann. Wir sagen nicht irgendwie, es wird, oder vielleicht habe ich das jetzt beim zweiten Glas Wein so salopp gesagt, es wird sich regeln. Wir sagen ja nicht, es wird sich regeln, sondern wir müssen es zusammen regeln. So sagen wir es ja. Und welche Institutionalisierung das dann findet im konkreten historischen Moment, das können wir wirklich nicht antizipieren. Wir können nur sagen, also uns war das ja so ein bisschen peinlich mit den Räten, also vielen bei uns so, oh Gott, das ist doch 100 Jahre alt, der Scheiß, seid ihr bekloppt? Irgendwie, es gibt doch jetzt die Platzbesetzung und so. Haben wir dann aber trotzdem geschrieben. Warum? Weil irgendwie bislang in der Geschichte der Kämpfe nicht wirklich eine neue Organisationsform hervorgetreten ist, die irgendwie überzeugender wäre oder die Fragen eher lösen würde. Also die Gewerkschaft ist es nicht, die Syndikate sind es nicht, die Parteien und Parlamente und Linksparteien der Käse schon gar nicht. Die Platzbesetzung, wo alle irgendwie mit Handzeichen rumgurken, ist es auch nicht. Wo wir erstmal sagen, die Idee des Rates, egalitär, gemeinsam beratschlagen, ausführen, sich über absetzbare Delegierte mit anderen vernetzen, der Rest wird noch so digital, so Entscheidungsprozesse nachverfolgen und so, ist unseres Erachtens bislang in Kämpfen nicht überschritten worden. Wir können also nur, weil wir gerade nicht jetzt den fertigen Entwurf, also den wollen wir gar nicht präsentieren, wir können es auch nicht. Also verstehst du, was ich meine? Es ist immer so, also es gibt manchmal so eine Art des Fragens, ich finde das völlig legitim und ich glaube, dein Unbefriedigtsein, das teile ich im Prinzip selber. Aber ich glaube, viel weiter können wir in der Konkretion heute auch nicht gehen, als zu sagen, okay, also wir sagen ja nicht so machen, wir sagen einfach nur, Kommunismus, wenn man es weiterhin so nennen möchte, ist nur möglich mit gesellschaftlich verantwortungsbewussten Individuen, die sich in einer rätedemokratischen Struktur assoziieren. Mhm. Und diese Arbeitszeitgeschichte, ich weiß auch nicht genau, also wie man jetzt von Hirnchirurg zur Arbeitszeit oder so kommt. Es wird irgendwie darum gehen, ich meine, man weiß doch heute zum Beispiel, was weiß ich, in bestimmten Regionen der Welt gibt es einen dramatischen Mangel an Ärzten. Ja gut, erste Maßnahme der Kommunen, da muss ich jetzt nicht Arbeitszeiten durchrechnen und wissen, wie viele Minuten der Pförtner an der Universität da rumsitzt in seinem Pförtnerhäuschen. Man sagt einfach, okay, wir müssen in den nächsten 5 Jahren müssen wir ganz flott Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte ausbilden. Wo können die das lernen? Und sowas wird, glaube ich, durchaus nicht chaotisch, irgendwie so willkürmäßig, aber irgendwie in einem relativ horizontalen Prozess laufen. Ich glaube, das ist nur was anderes. Ich glaube, eine wichtige Sache ist wirklich, dass man von Tag 1 irgendeiner gelingenden Aneignung darauf drängen sollte, die vorhin zu Recht angesprochenen Diskrepanzen in den Kapazitäten und Kompetenzen weiter aufzuheben. Dass man also wirklich ganz viel darauf setzt, dass die Leute möglichst viel Einblick gewinnen in das, was gesellschaftlich passiert und möglichst rational entscheiden können darüber, wie das ist. Aber ich denke auch, dass man irgendwie so nicht ganz vergessen darf, dass man ja das Ding nicht von Anfang an neu entwerfen muss, sondern man hat eben diese Betriebe, die sich befreien werden, in denen Leute arbeiten. Ich halte es für völligen Unsinn, dass plötzlich, sobald das Ding übernommen ist, alle wegrennen würden. Leute arbeiten im Ort und Leute im Ort arbeiten, auch in dummen Situationen, haben oft eine Idee davon, wie das besser gemacht werden könnte. Und wenn die dürfen, machen die es auch besser. Und schon hier, ist auf dieser Ebene ist ja schon Regionalität und Überregionalität total miteinander verbunden. Also man hat jemanden, der irgendwie in einem Produktionsapparat für Konservendosen arbeitet, der kann sich überlegen, wie kriegen wir davon besser, welche hin, mehr, mit weniger Arbeit. Man hat aber auch Leute, die in der Disposition arbeiten, am Hamburger Hafen oder so. Es sind nicht mehr viele, ich weiß, aber es gibt immer noch ein paar. Das heißt, deren Metier ist sowieso schon die Vermittlung von also interkontinentalen Ketten. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was passiert, wenn diese Freiheit, Prozesse so zu gestalten, wie sie tatsächlich angenehm und rational denen erscheinen, die dort arbeiten, was das freisetzen wird. Und ich glaube, dass diese Frage, wer entscheidet über das alles, ganz zentral, nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist die Entscheidung, dass man die Sachen, die Konflikte, die auftreten müssen, und die vielleicht auch tatsächlich mehr als Salz in der Suppe sind, oder vielleicht auch zu viel Salz in der Suppe sind, aber wie man die halt tatsächlich zivilisiert, ich nehme das Wort gerne, verwaltet. Und es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man eben diese Aufteilung der Welt in Heizer und Professoren und dies und jenes aufhebt und alle Leute in die Position setzt, sich in die Position versetzen lässt, möglichst entsprechend den Vorstellungen zu arbeiten, die sie sich machen. Und das kann regional sein und es kann aber auch überregional sein. Das kann sich auf die Klimaprobleme beziehen oder auf die soziale Gestaltung von irgendwie Reifenproduktionen. Also ne, ich glaube, da ist auch ein Erbe irgendwie drin, mit dem man umgehen kann und muss. Was sich jetzt die positive Seite hervorgehoben hat, die negative haben wir vorhin schon, also haben wir schon darauf hingewiesen. Ja, ich möchte auch nochmal den Eindruck, also wenn ich dich richtig verstanden habe, meiner Vorrednerin trotzdem noch mal ein bisschen, trotz der sehr vehementen Erwiderung, noch mal ein bisschen stark machen. Ich habe das Buch von Hannes Giesler, obwohl ich seine Konsequenzen vehement ablehne, ich werde nachher mal drüber nachdenken, ob es daran liegt, dass ich irgendwie auch so ein Priester bin und das sozusagen bei mir so psychisch ans Eingemachte geht, aber egal jetzt. Also obwohl ich seine Konsequenzen ablehne, habe ich das auch sehr, wie soll ich sagen, fast schon befreiend empfunden, das zu lesen, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass ihr, oder vielleicht jetzt ein bisschen vorschnell fraternisierend, wir uns um viele Sachen drumherum mogeln. Ich will gar nicht sagen, dass es anders geht zurzeit, aber trotzdem finde ich es erstmal gut, das festzustellen, den Schritt dann zu sagen, okay, dann nur noch soziale Verteidigung im bürgerlichen Staat, das halte ich dann aus anderen Gründen für falsch, aber egal. Ich habe den Eindruck, dass so um die Frage, wie denn Interessensgegensätze in einer befreiten Gesellschaft verhandelt werden, welche Konsequenzen das hat, das klang eben in einer Frage von Felix auch schon an, dass ihr euch darum ein bisschen rummogelt und da ist man letztlich beim Herrschaftsproblem. Ich würde sogar sagen, ja, zu hoffen und vielleicht auch zu vermuten wäre, dass die Anzahl der Bereiche, in denen das überhaupt eine Frage ist, möglichst klein sein wird, vielleicht auch kleiner werden wird. Ich kann es nicht beurteilen, ich hoffe das sehr. Aber natürlich hat gerade die Konzentration auf Produktionsräte, ihr schreibt dann, dass es vielleicht ergänzend auch noch Regionalräte geben müsse und so, wirft schon die Frage auf, ob denn eigentlich beispielsweise Produktionsmittel, das hat man ja ganz stark auch so in dieser Commons-Theorie beispielsweise, ob die eigentlich den Leuten gehören, die an ihnen arbeiten, oder ob die der Gesellschaft gehören. Was ist eigentlich, wenn es Interessensgegensätze gibt, die, wenn ökonomisch und auch politisch gehandelt werden muss, noch nicht ausgeräumt sind, haben dann sozusagen die Leute, die Produktionsmittel benutzen, haben die de facto ein Vetorecht, weil sie sagen können, ja, solange wir nicht überzeugt sind, machen wir das so, wie wir wollen und kein anderer kann, denn wir sitzen ja an den Produktionsmitteln. Oder sagt man, nee, das soll nicht sein. Wenn man das nicht will, dann ist man letztlich beim Demokratieproblem und bei der Frage, gibt es eine Instanz, und ich rede hier nicht über Militär, ich rede nicht über Gewalt, ich rede auch nicht über Kneste, aber wenigstens über Ansprüche, so, ob die dann gewaltsam umgesetzt werden, wäre nochmal eine ganz andere Frage, das kann man nicht wollen, das setze ich mal voraus. Aber redet man eigentlich über den Anspruch, dass die Gesamtgesellschaft das Recht hätte zu sagen, wir akzeptieren eure Position, aber über Mehrheit, über was weiß ich was, sagen wir jetzt, im Diskussionsprozess muss mit diesen Sachen anders verfahren werden. Gibt es eigentlich solche Instanzen? Und ich glaube, auf solche Probleme geht Hannes Giesler ein und sagt, aus einem emanzipativen Überschuss raus, mogelt sich die Linke um solche Probleme rum und sagt, naja, wenn wir schon eine befreite Gesellschaft haben, soll sie aber richtig frei sein. Und deshalb ist ganz klar, dass man sowas nicht wollen kann und dementsprechend kümmern wir uns darum nicht. Also, und letztlich ist das natürlich eine Frage, diese Frage der Institution, die ja nicht eine Nachrevolutionäre nur ist, sondern natürlich auch schon das Handeln einer revolutionären Linken vor der Revolution oder eigentlich auch schon in der Gegenwart angeht. Und insofern finde ich das sozusagen der Impuls zu sagen, ah, da ist aber noch was im Argen oder mit diesem Problem muss man sich vorher auseinandersetzen, den finde ich auf alle Fälle richtig und deshalb fand ich auch die Nachfrage eben sehr gut. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die Arbeitszeitrechnung einem gerade bei diesem Problem überhaupt nicht weiterhilft. Mhm. Das hat irgendwie sowas von Vorsprechen. Sorry, ich fühle mich, glaube ich, so wohler. Ich habe so eine ganz andere Frage. Ich stelle erst mal ganz kurz eine Frage. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe euren Text noch nicht gelesen, dass ihr euch so, also sehr viel Hoffnung darauf setzt, dass das über das Internet nachher funktioniert. Nee, jein. Also irgendwie, wir sagen schon, wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, mich vorhin zu dem Begriff Quantensprung hinreißen lassen. Wie gesagt, im Sinne eines Mittels. Gut. Also im Sinne einer globalen Koordination von Produktion und Verteilung denken wir schon, das hat es in dieser Art wirklich überhaupt noch nicht gegeben. Da war der Telegraph auch was ganz anderes. Ja, also wo ich halt so ein bisschen hänge, ist, wenn ich, also ich bin da auch so ein bisschen ein Laie, ich habe da nur mal mich so ein bisschen reingelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wie das Internet physisch aufgebaut ist, dann unterscheidet sich das Internet ja maßgeblich von ganz vielen anderen Dingen. Insofern, dass es ja überhaupt gar keine dezentrale Veranstaltung ist. Ne? Also der große Krieg, der gerade stattfindet zwischen China und den USA, wer eigentlich wie viele Glasfaserkabel wohin liegt. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, also ich finde es voll schön, dass ihr so einen Versuch macht, so diese Utopie so zu umreißen, aber so die Utopie zu umreißen und sich so ganz massiv irgendwie mit den Füßen auf so eine Technologie zu stellen, also bricht mich gerne ab, weil ich... Nee, wie gesagt, also so zentral ist es dann auch wieder nicht. Also eure Revolution funktioniert auch ohne Internet? Nee, das ist eine alberne Frage, weil es gibt das Internet ja. Also insofern setzen wir es als Regierung voraus. Ja, nee, das ist nämlich keine alberne Frage, weil... Entschuldigung, das war jetzt nicht böse gemeint. Ich meine einfach nur... Nee, aber das ich sehe da also sagen wir so, wahrscheinlich wären wir vor 40 Jahren auch für die Revolution, hat es ja auch immer Leute gegeben. Also ich meine, irgendwie haben Leute ja immer behauptet, dass die kommunistische Revolution möglich ist. Ja. Und wir behaupten es heute auch und heute gibt es halt nur dieses Internet. Also überlegen wir uns, was können wir damit anfangen? Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich das gefährlich finde. Wir haben halt den Begriff der Revolutionstheorie, das ist ja heute alles gar nicht Thema und da bin ich auch total der Falsche für. Aber ich finde es halt insofern gefährlich, sich so eine Utopie aufzubauen auf einer Technologie, wo mehr als unklar ist, ob ihr die nach der Revolution eigentlich noch habt oder nicht. Da wollte ich so ein bisschen mit diesem zentralen Ding hinauf, also wer weiß, wie die Revolution läuft, aber dass ihr nachher noch Internet habt, ist wirklich fraglich. Das ist jetzt angekommen. Also wir haben noch 10 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir sammeln jetzt noch 2, 3 Beiträge und ihr habt dann nochmal die Möglichkeit zu reagieren und dann schließen wir den Abend. Ja, ich hätte noch eine kleine Frage und zwar, also Lenin hat ja also diese Zwei-Phasen-Sache aufgegriffen hat, auch noch die als Grund mit angeführt, dass dass die Notwendigkeit besteht, die neue revolutionär errungene Ordnung, also wie sie jetzt auch immer gestaltet ist, also dass die halt vor dem Problem stehen wird, dass es also ja, dass es Feinde des Kommunismus gibt, also die der neuen Gesellschaft ja ihren Krieg erklären werden. Und ich befürchte, dass wir heute in einer weltpolitischen Situation sind, also die, also ja, also weder Marx noch Lenin hätten sich vorstellen können, dass es weltweit so viele Gegner des Kommunismus geben wird, also denke ich wie heute. Die Frage ist also, ihr schreibt ja von den Herrschenden, ja, also der Übergang zur neuen Gesellschaft, wie der verlaufen wird, wird halt maßgeblich von den Herrschenden abhängen, in der letzten These, in der 9. Und ja, ich glaube, mit den Herrschenden, die ihre Herrschaft verteidigen, vielleicht die Revolution einigermaßen ganz gut umgehen können. Gefährlicher finde ich die Unterdrückten, die mit Maschinengewehren bewaffnet für ihre Unterdrückung kämpfen werden. Ich fürchte halt, es werden sehr viele sein und die sind auch jetzt schon unter Waffen und Ja, die können nicht damit umgehen, dass Frauen mit offenen Haaren herumlaufen. Und ich weiß nicht, wie die damit umgehen werden, wenn sich Räte vernetzen und Produktion planen. Ich befürchte, da werden die noch erheblich heftiger drauf reagieren. Ich erwarte jetzt keine Antwort, aber... Du kriegst doch, aber eine. Ich würde schon antworten, ja, glaube ich. Aber sammeln erst. Achso, na gut, dann will ich nicht mehr antworten. Was denn sammeln eigentlich? Wenn es Sammelpotenzial gibt. Jetzt hat sich's ausgesammelt. Ja. Vielleicht ganz kurz, also die subjektiven Faktoren, dass wir wahrscheinlich nicht morgen Räte haben werden, die den gesamten Norden der Halbkugel irgendwie befreit haben und den Süden dann irgendwie aufbauen, die ist uns auch irgendwie klar. Ich glaube, der Text ist nicht einer, der sozusagen davon ausgeht, dass alle total vernünftig und loslegen, sondern es ist ein Versuch, die Diskussion in Richtung einer vernünftigen Debatte zu lenken. Und tatsächlich glaube ich, das stimmt natürlich völlig, was du sagst. Diese Revolution mit Maschinengewehren ist ein Witz heute. Es gibt Atombomben. Es reichen im Grunde 3 Leute und eine Atombombe und dann ist zwar die Welt kaputt, aber da kommen wir immer noch nicht da. Das sind, glaube ich, Sachen, also hier geht es, glaube ich, schon darum, Überzeugungsarbeit zu leisten und nicht irgendwie ein Halsversprechen zu verkünden, was jetzt mit Kalaschnikow so umgesetzt werden soll. Sondern es geht darum, aus den vielen Leuten, die wieder eigene Interessen Antikommunisten sind, viele zu machen, die ihre eigenen Interessen verbalisieren können, die sie ausdrücken können, die sich der richtigen Sache des Rätekommunismus anschließen, freiwillig. Also, ne, das ist die Voraussetzung, von der wir hier ausgehen. Nicht, dass man irgendwie jetzt gewaltsam einen Plan umsetzt und dann irgendwie mit Schnellfeuergewehren gegen was auch immer loshetzt. Ja, also das finde ich einen wichtigen Punkt, den ihr beide angesprochen habt, jetzt, also sowohl aus dem Auditorium als auch hier auf dem Podium. Die Vorstellung einer Revolution, die gewaltsam die Macht erobert, ist, glaube ich, heute hinfällig, weil dazu die Destruktionskräfte zu stark angewachsen sind. Das macht die Sache noch komplizierter und was die Ideologie von den Islamisten zum Beispiel anbelangt. Also wir haben uns auch, glaube ich, schon vorher bewusst dafür entschieden, nicht über den Weg zur Revolution, über die Revolution und die Umwälzung selber zu reden, weil wir da, glaube ich, alle drei Schwierigkeiten haben, uns das gerade so konkret vorzustellen. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Ansonsten wird es gleich abmoderiert, aber ich muss dann noch was zur Arbeitsteilung nach der Veranstaltung sagen. Oder mache ich gleich. Und zwar in der Frau Krause ist ein Tisch auf den Namen Hannes reserviert oder fast ein ganzes Zimmer, glaube ich. Und weil das Café ist ja hier im Coney Island leider gerade in Renovierung. Und ich fände es gut, wenn sich hier mal 2 Leute melden. Das ist der schönste Teil der Arbeitsverteilung jetzt. Die zu Frau Krause gehen und den Tisch schon mal besetzen. Besetzung, das ist das. Vielleicht auch mal zu uns hier vorne und zu gewissen Leuten, die im Publikum mitkommen wollen, rumgehen und fragen, was wir so ungefähr essen wollen. Weil das Problem ist, dass auch um 10 die Küche schließt dort. Die andere Arbeit bestände darin, da müssen jetzt nicht alle mitmachen, das würde, glaube ich, unkoordiniert ablaufen. Und dann müssen wir erstmal einen Rat bilden. Und zwar jetzt danach findet irgendwann später hier noch eine Disco statt und die Stühle müssen beseitigt werden. Und da müssten ein paar Leute mithelfen. Das zur Arbeitsteilung danach. Ich hätte auch noch nur 2, 3 technische Sachen. Ist alles gut. Ja, alles gut. Nee, also alles auch keinen inhaltlichen Beitrag mehr. Alle sind in Frau Krause eingeladen, ja. Aber nicht zu viele. Nee, also auch weil Mats heißt du, glaube ich, ne, wenn ich dich hier im Halbdunkel richtig erkannt habe, nochmal mit der Institutionalisierung und so, kriegen wir jetzt alles auch nicht mehr gewuppt. Ich wollte nur sagen, weil es also heute Abend, wie ich ja eingangs meinte, viel weniger um das Buch von Hannes ging, als ich eigentlich dachte und Mats jetzt nochmal meinte, dass er das auch befreiend gelesen hat und so, also dass wir auch eine Kritik an dem Buch jetzt schreiben gerade, die dann auch demnächst auf unserer Webseite steht. Da sind wir beim praktischen Gebrauch des Internets. Es beutet eure Aufmerksamkeit aus für eine dialektische Kritik des Buches von Hannes und auch die ganze Frage eben dieser Arbeitszeitrechnung, die, also wie gesagt, auch wenn wir eine bestimmte ablehnende Position dazu haben, die Frage ist verdammt wichtig, wie man dazu steht. Und da gibt es eben bereits von Jakob den Text auf unserer Webseite kosmopolit.org und wird es dann auch in Bälde mal irgendwie die ersten Repliken geben. Also das nur einfach nur nochmal dazu, also es ist immer so doof, man macht so Abende und quatscht und geht auseinander und die Diskussion, denke ich, fängt gerade erst an und ich fand das heute sehr, sehr schön und produktiv und zivilisiert und denke, wenn jetzt die schriftlichen Beiträge weitergehen, zu denen natürlich auch alle aufgerufen sind, kommen wir vielleicht in eine Debatte, die was dazu beitragen kann, im nächsten Zyklus der Kämpfe, der uns mit dem Kriseneinbruch ins Haus steht, irgendwie die sozialrevolutionäre Richtung einzuschlagen. Amen. Das war wirklich ein sehr schönes Abschlusswort. Also ich danke euch und auch dem Podium recht herzlich für den wirklich gelungenen Diskussionsabend und hoffe, wir sehen uns gleich in der Frau Krause wieder. Und wer noch mal helfen mag beim Zurückbauen des Raums, dem würde ich dafür auch sehr danken. Einen schönen Abend noch. Und danke ans Coney Island. Das sind schon mehrere hundert, ne?